Schriften zur Neuorganisation der Gesellschaft von Martin Luther. Von Ehesachen. Den würdigen Herren N. und N., Pfarrherr und Prediger zu N., meinen lieben Brüdern in Christo. Gnade und Friede in Christo, unserem Herrn und Heiland. Ihr seid's nicht allein, liebe Herren, welche mit den Ehesachen viel Mühe haben, es gehe den andern auch also. So habe ich selbst auch alle Plage damit. Ich wehre mich sehr, rufe und schreie, man solle solche Sachen der weltlichen Obrigkeit lassen, und wie Christus spricht, die Toten lassen ihre Toten begraben. Gott gebe, sie machen's recht oder unrecht. Denn wir sollen ja Diener Christi sein, das ist, mit dem Evangelio und Gewissen umgehen, damit wir auch übrig genug zu tun hätten wie der Teufel, Welt und Fleisch. Es kann ja niemand leugnen, dass die Ehe ein äußerlich weltlich Ding ist, wie Kleider und Speise, Haus und Hof, weltlicher Obrigkeit unterworfen, wie das beweisen so viele kaiserliche Rechte darüber gestellt. So finde ich auch kein Exempel im Neuen Testament, dass sich Christus oder die Apostel hätten solcher Sachen angenommen, ausgenommen, wo es die Gewissen berührt hat, zum Beispiel Paulus im 1. Korinther Kapitel 7, und sonderlich, wo es die Ungläubigen und Unchristen betrifft. Denn unter den Christen oder Gläubigen ist in solchen und allen Sachen leichtlich zu handeln. Aber mit den Unchristen, deren die Welt voll ist, kann niemand hinter sich noch vor sich, wo nicht das weltliche Schwert der Schärfe braucht. Und was hilft's, dass wir Christen wollten viele Gesetze und Urteile stellen, so uns die Welt nicht untertan ist und wir keine Gewalt über sie haben? Darum will ich schlechterdings mit solchen Sachen unverworren sein und bitte jedermann wolle mich damit zufrieden lassen. Hast du nicht Oberherren, so hast du Offizial. Urteilen sie nicht recht, was geht's mich an? Sie werden's verantworten, sie haben sich des Amts unterwunden. Mir grauet auch vor dem Exempel des Papstes, welcher auch sich am ersten in dies Spiel gemengt und solche weltliche Sachen zu sich gerissen hat, solange bis dass er ein lauter Weltherr ist über Kaiser und Könige geworden. Also besorge ich hier auch, der Hund möchte an den Läpplein lernen, Leder zu fressen und mit guter Meinung verführt werden, bis wir zuletzt auch wiederum aus dem Evangelio fallen in eitelweltliche Händel. Denn wo wir beginnen, Richter in Ehesachen zu werden, so hat uns das Kammrad bei dem Ärmel ergriffen und wird uns fortreißen, dass wir müssen über die Strafe richten. Sollen wir über die Strafe richten, so müssen wir auch über Leib und Gut richten. Da sind wir dann hinunter unter das Rad und ersoffen im Wasser des weltlichen Handels. Nun weiß ja alle Welt wohl, mit was für Fleiß und Mühe ich daran gearbeitet habe und noch daran arbeite, dass die zwei Ämter oder Regimente, weltlich und geistlich, unterschieden und voneinander gesondert, ein jegliches zu seinem Werk eigentlich unterrichtet und gehalten würde, welches das Papsttum hat also ineinander gemenget und verwirrt, dass keines bei seiner Macht noch Kraft noch Recht geblieben ist und sie niemand wiederum kann voneinander reißen. Davor grauet mir und will mich mit Gottes Hilfe davor hüten und bei meinem Amt bleiben, wie droben gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben, gehe du hin und verkünde das Reich Gottes. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 8, Vers 22. So will ich euch jetzt geantwortet haben, so möget ihr auch tun. Aber weil ihr so hart anhaltet, dass ihr nicht allein für euch und euer Amt Unterricht von mir fordert, sondern auch für eure Oberherren, welche von euch Rat begehren in solchen Sachen, und eben mich fragt, was ich tun würde für meine Person, wenn ich zu Rat gebeten würde? Sonderlich, weil sich eure Oberherren beschweren im Gewissen nach den Geistlichen oder Papstesrechten zu sprechen, als die in solchen Fällen gefährlich und oft wieder alle Billigkeit, Vernunft und Recht streben und doch kaiserliche Rechte hierin da niederliegen, will ich euch meine Meinung nicht vorenthalten. Doch mit der Bedingung, welches ich hier mit euch und jedermann gar deutlich will zuvor gesagt haben, dass ich solches will tun, nicht als ein Rechtssprecher, Offizial oder Regent, sondern ratsweise, wie ich's im Gewissen würde, guten Freunden in Sonderheit zu Dienst tun. Also, dass wer solch meinem Rat folgen will, dass der es tue auf sein Abenteuer. Denn wo er's nicht weiß hinauszuführen, darf er bei mir nicht Schutz noch Schirm suchen oder mir das klagen. Denn ich will keines Regiments oder Richtzwangs mich hiermit unterwinden. Und wie ich keinen habe, so will ich auch keinen haben. Regiere, wer da soll oder will. Ich will die Gewissen berichten und trösten, so viel ich raten kann. Wer folgen will oder kann, der tue es. Wer nicht will oder kann, der lass es. So habe ich's bisher gehalten, so will ich's auch fortan halten. Wohlan, so wollen wir in Gottes Namen zur Sache greifen und solche meine Meinung und Rat in etliche Artikel und Stücke fassen, damit sie desto besser verstanden und behalten werden. Der erste: Heimliche Verlöbnisse sollten schlechterdings keine Ehe stiften. Der andere: Heimliche Verlöbnisse sollten dem Öffentlichen weichen. Der dritte: Unter zwei öffentlichen Verlöbnissen sollte das andere dem ersten weichen und gestraft werden. Der vierte: Wer nach einem öffentlichen Verlöbnis eine andere berühret, um dadurch sie zu ehelichen und das erste Verlöbnis zu zerreißen, das sollte als ein Ehebruch geachtet werden. Der fünfte: Gezwungene Verlöbnisse sollten nichts gelten. So viele Artikel lassen wir jetzt genug sein zum ersten Teil dieses Büchleins, wollen nun Ursachen anzeigen solcher Artikel. Des ersten sind diese: Erstlich göttlich Recht. Desweil die Ehe ein öffentlicher Stand ist, der öffentlich vor der Gemeinde soll angenommen und bekannt werden, ist es billig, dass er auch öffentlicherweise gestiftet und angefangen werde mit Zeugen, die solches beweisen können, weil Gott spricht. Alle Sachen sollen bestehen in zwei oder dreier Munde. Wo aber sich zwei miteinander heimlich verloben, kann niemand gewiss sein, ob's wahr sei oder nicht, weil Mann und Weib, so auch Braut und Bräutigam, ein Leib und ein Mund sind, auf welcher Bekenntnis und Zeugnis nicht zu bauen, noch solch ungewisse Ehe zu bestätigen ist. Auf das aber nicht jemand hier ein Wortgezänk anrichte, heiße ich das ein heimlich Verlöbnis, das da geschieht hinter Wissen und Willen derjenigen, so die Oberhand haben und die Ehe zu stiften Recht und Macht haben, wie Vater, Mutter und was an ihrer Statt sein mag. Denn obgleich tausend Zeugen bei einem heimlichen Verlöbnis wären, so es doch hinter Wissen und Willen der Eltern geschehe, sollen sie alle tausend nur für einen Mund gerechnet sein, als die ohne Zutun ordentlicher öffentlicher Macht solches Meuchlings und im Finstern helfen anfangen und nicht im Licht handeln. Zum anderen ist hier auch das weltliche kaiserliche Recht, welches klärlich solch heimlich Verlöbnis verbietet. Nun sind wir nach dem äußerlichen Wandel schuldig, weltlichem Recht gehorsam zu sein, und soll nicht hindern, das kaiserliche Recht den päpstlichen Rechten weichen und sich unterwerfen, weil dieselbigen päpstlichen Rechte wie der öffentliche Schrift, Vernunft, Billigkeit oftmals streben. Zum dritten bestätigen solches auch die alten Kanones und die besten Stücke des geistlichen Rechts, welche alle verbieten solche heimlichen Verlöbnisse. Ja, auch noch heutigen Tages der Papst solche Verlöbnisse verbietet, dass sie nicht sollen geschehen. Aber wiederum, wenn sie geschehen sind, will er sie gehalten haben, dass sie gelten und binden sollen und macht also allein eine Sünde des Ungehorsams daraus und belohnet dieselbigen mit Freuden und Wohlgefallen der Ungehorsamen, dass sie ihren Willen erlangen mit Sünden des Ungehorsams, welches wieder alle Billigkeit und Recht ist. Zum vierten tut hierzu auch das Exempel des alten Gesetzes und aller Väter, bei welchen ist beides Recht und Gewohnheit gewesen, dass die Eltern ihre Kinder verehelichten, aus väterlicher Obrigkeit, wie es im 2. Buch Mose Kapitel 21 Vers 9 klärlich steht, und das Exempel Isaaks, Jakobs, Josefs, Samsons und so weiter beweisen. Zum Fünften ist es auch bei den Heiden im natürlichen Recht gewesen, wie bei den Griechen, welche die weisesten Leute auf Erden gewesen sind. Denn man liest im griechischen Poeten Euripides also: Mein Vater hat für meine Heirat zu sorgen, mir gebühret davon nicht zu handeln. Dieser Spruch gefällt Ambrosio sehr wohl und vermahnt damit alle Weibsbilder, dass sie dem Exempel Rebekkas nach nicht sich selbst verloben noch Männer wählen sollten, sondern den Eltern die Sorge und Macht lassen. Zum Sechsten gibt es auch die Vernunft und natürliche Billigkeit. Denn wer wollte das billigen, dass ich eine Tochter hätte auferzogen mit so viel Kosten und Mühe, Sorge und Gefahr, Fleiß und Arbeit und hätte all mein Leben mit Leib und Gut daran gewagt so viel Jahr, und sie sollte mir nicht besser verwahrt sein, denn als wäre sie meine Kuh im Weide verirrt, die ein jeglicher Wolf könnte fressen? Also auch sollte mein Kind frei dastehen, dass ein jeglicher Bube, der mir nicht bekannt oder vielleicht auch mein Feind gewesen, Macht und einen freien Zutritt hätte, mir dieselbigen heimlich abzustehlen und hinter meinem Wissen und Willen dahinzunehmen? Ist doch niemand, der sein Geld und Gut wollte, so frei offen stehen lassen, dass es nehme, wer am ersten dazu käme. Nun aber nimmt mir der Bube nicht allein mein Geld und Gut, sondern mein Kind, das mir sauer geworden ist, zu erziehen, und kriegt dazu mein Gut und Geld mit der Tochter. Muss ihm also lohnen und für das Leid und Untugend an mir begangen, ihn mein Erbe lassen sein im Gut, das ich mit Mühe und Arbeit erworben habe. Das heißt freilich Bosheit mit Ehren belohnt, das heißt Tür und Tor aufgetan und Raum gegeben, Leid und Schaden zu tun. Und ob's zuweilen geraten mag, dass ein frommer Geselle sei, da es wohl angelegt wird, so ist aber damit gleichwohl einem Buben sowohl wie einem frommen Raum und Recht gegeben, solche Bosheit wider mich zu üben, an dem es alles verloren ist. Solches, sage ich, muss ein jeglicher in seiner Vernunft billigen, dass es Gewalt und Unrecht sei, welches alles leichtlich verhütet würde, wo man die heimlichen Verlöbnisse verböte. Alsdann dürfte sich kein Bube unterwinden, einem frommen Mann sein Kind zu gewinnen, oder vermessen, ein fremder Erbe zu werden in den Gütern, die er nicht erworben, da er wüsste, dass es umsonst wäre, ob er gleich 1000 heimliche Gelübde erlangt hätte. Zum Siebten sollen uns bewegen die großen Fährlichkeiten und Unrat, so viel mal aus solchem heimlichen Verloben gekommen ist und noch kommt. Hier will ich anzeigen, was mich, ehe denn ich solche Ursachen bedacht, gezwungen hat, wieder die heimlichen Verlöbnisse zu raten und zu handeln. Es ist oft geschehen, dass vor mich gekommen, ungeachtet, was vor andere in der weiten Welt gekommen ist, ein ehelich Paar Volks, da eins oder alle beide sich vorhin heimlich mit anderen verlobt hatten, da war Jammer und Not. Da haben wir Beichtväter und Theologen, sollen raten solchen gefangenen Gewissen, wie konnten wir aber? Da stand der Offizial Recht und Brauch und urteilte, das erste heimliche Verlöbnis sollte eine rechte Ehe sein vor Gott und das andere ein öffentlicher Ehebruch. Da fuhren sie denn zu und zerrissen die andere Ehe und geboten, das erste heimliche Verlöbnis zu halten, sie hätten gleich 10 Kinder miteinander in der öffentlichen Ehe und ihr Erbe und Güter zusammengemengt. Es musste voneinander Gott gebe, der erste Verlobte wäre vorhanden und spräche sie an, oder wäre anderswo, ob er gleich anderswo sich auch verehelicht hätte und sie nimmermehr haben wollte. Weiter, wenn solch Verlöbnis so heimlich war, dass es mit keinem Zeugen konnte bewiesen werden, und die andere Ehe war öffentlich vor der Kirche bestätigt, zwang man sie zu allen beiden. Erstlich, dass sie das heimliche Verlöbnis mussten für die rechte Ehe halten im Gewissen vor Gott. Wiederum zwang man sie auch bei Bann und Gehorsam zu dem anderen Manne zu Tische und zu Bette, als zum rechten Ehemann, darum, weil diese Ehe öffentlich bewiesen war, aber jene, die heimliche, niemand glauben brauchte, als sie allein in ihrem Gewissen vor Gott. Was sollte hier ein armes Gewissen tun? Wie konnte es höher verwirrt werden denn mit solchen widerwärtigen Gesetzen und Urteilen? Lief sie von dem anderen Manne zum ersten Verlobten, so urteilte man sie für eine Ehebrecherin und tat sie in Bann, beraubte sie des Sakraments und aller christlichen Rechte. Blieb sie bei dem anderen Mann, so urteilte man sie abermals für eine Ehebrecherin vor Gott. Also konnte sie hier nicht bleiben und musste doch hier bleiben. Was geben sie nun für einen treuen Rat solchem Gewissen? Das geben sie. Sprechen, sie solle sich des ersten Verlöbnisses enthalten, und wenn sie zum anderen Mann gebannt werde, solle sie den Bann leiden, da er ihr vor Gott nicht schadet. Und wenn sie nicht könne zum ersten Mann leiblich kommen und würde gezwungen, bei dem anderen zu liegen und ihm die Ehepflicht zu leisten, da er Recht zu hat, solle sie das auch leiden und leisten mit dem Leibe, aber mit dem Herzen dorthin hangen am ersten Verlöbnis und solle von dem anderen Mann keine Ehepflicht fordern. Denn sie habe seines Leibes nicht Macht, sondern von dem ersten Mann begehren und fordern. Das heißt Gewissen trösten und unterrichten. Das sind die Früchte der heimlichen Verlöbnisse. Solches ging dazumal im Schwang. Lieber, was ist dies für ein wunderlich Eheweib? Sie ist des anderen Mannes Eheweib, aber derselbige andere Mann ist nicht ihr Ehemann. Der erste Mann ist nicht ihr Ehemann, aber sie ist gleichwohl sein Eheweib, denn sie hat Recht und Macht, die Eheschuld von ihm zu fordern als sein Eheweib, aber er braucht ihr nicht Folge zu leisten, denn sie braucht nicht zu ihm. Wiederum der andere Mann ist ihr Ehemann, aber sie ist nicht sein Eheweib, denn sie hat kein Recht noch Macht, als sein Eheweib die Eheschuld von ihm zu fordern. Ich will der Gefahr geschweigen, dass man ein Weib zwingt, zum Manne ins Bett die Ehepflicht zu leisten und doch keine zu fordern. Ja, es ist eine fremde Haut gut schneiden. Es ist leicht, anderen Gesetze auflegen, die uns nichts angehen. Solcher ungeschickter Fälle begeben sich wohl mehr aus solchen ungeschickten Gesetzen und Geboten. Und was sollte Gutes aus solchen tollen, unbilligen, unnatürlichen, ungöttlichen Gesetzen folgen, so es Mühe hat, dass Gutes folge aus den allerfeinsten, besten Gesetzen? Darum solche gefährliche, ungeschickte Gräuel zu vermeiden, habe ich durch solch Gebot und Rechte gerissen und frei geraten und rate noch, dass man die heimlichen Verlöbnisse aufhebe und lasse sie nichts gelten, so ist man solcher und dergleichen unzähliger Gefahr und Unrats überhoben und sicher. Und wenn mir hierin keine Herrschaft will folgen und also die heimlichen Gelübde nicht würden öffentlich verdammt und aufgehoben, wie es billig und recht wäre, da liegt mir nichts dran. Ich will doch hiermit getröstet und berichtet haben alle, die in solchen Gewissen des heimlichen Verlöbnis halber durch Papst, Bischof, Offizial, Prediger, Beichtväter verstrickt und verwirrt sind, dass sie fröhlich und sicher solch päpstliche Gesetze verachten, lassen das heimliche Verlöbnis nicht sein und halten sich nach der öffentlichen Ehe zusammen wie rechte Eheleute, ohne alle Scheu und Furcht vor dem Ehebruch, es sei mit Fordern oder Leisten die Eheschuld. Kann und will jemand solchem Rat folgen, ist es gut. Wer nicht will, der lasse es. Ich will niemand mit Gesetzen, wie ich auch nicht kann, dazu treiben. Und hoffe, die Bischöfe sollen mich hier nicht schelten, als zerreiße oder zerstöre ich ihr Regiment. Nein, ich zerstöre es nicht, hab's auch nicht zerstört, sondern ich stärke und bestätige dasselbige, denn ich sage eben, wie sie gebieten, dass in solchem Fall das Weib bei dem anderen Mann soll bleiben, bei Bann und Gehorsam, ja wohl härter sage ich, bei Gottes Ungnaden um des Gewissens willen. Aber dass sie weiter sagen, sie solle vor Gott des ersten Weib sein, da zerreiße und zerstöre ich im Gewissen heimlich, wie ich's bisher getan und andere Stücke mehr zerrissen und zerstört habe. Denn das ist nicht ihr Regiment. Es sind tolle Missbräuche und Zusätze, welche die Gewissen verwirren ohne alle Not. Es gebührt den Offizialen und Bischöfen, weil sie nicht Theologen, sondern Gesetztreiber sind, nicht im Gewissen zu meistern. Das gehört uns Theologen zu. Lasst sie Forum regieren, wir wollen Conscientiam regieren. Wiewohl ich dies ungeschickte Recht von heimlichem Verlöbnis nicht dem Papst allein Schuld gebe, die ungelehrten Juristen und Offizialen haben weidlich dazu getan, welche, so sie einen Spruch aus den Rechten gehört haben, sind sie bald Doktor aller Doktoren gewesen. Denn es gehet ein Spruch zu Zoten in ihren Rechten, der ist, in holdseligen Sachen soll man alle Zeit lieber dazu, denn dawider handeln. Nun ist die Ehe eine holdselige Sache, darum haben sie sich beflissen, Ehe zu stiften, wo sie nur ein Fünklein Ursache dazu gefunden haben, und hat also das heimliche Verlöbnis müssen gelten und Ursache genug sein, die liebe holdselige Ehe zu stiften. Aber was für unfreundliche, feindselige und greuliche Gefahr und Unrat aus solchem unzeitigen freundlichen Zutun gekommen sei, haben wir jetzt gehört. Holdselig hin, freundlich her. Recht und Gutgewissen sind viel holdseligere und bessere Sachen denn die Ehe, darum sollen sie auch lieber zum Recht und Gewissen denn da wieder handeln, vielmehr denn zur Ehe. Gleichwie sie auch ein lauter Narrenspiel getrieben haben. Damit haben sie auch manche Ehe zerrissen, die nach ihrem Recht gegolten hat, und gebunden, die nichts gegolten hat. Denn diese Worte, »Ich will dich zum Weibe haben« oder »Ich will dich nehmen«, »Ich will dich haben«, »Du sollst mein sein« und dergleichen, haben sie gemeiniglich Verba de Futuro genannt und vorgegeben, der Mannesname sollte also sagen, »Ich nehme dich zu meinem Weibe«. Der Weibsname also, »Ich nehme dich zu meinem Ehemann« und haben nicht gesehen noch gemerkt, dass dies nicht im Brauche ist, Deutsch zu reden, wenn man de Presenti redet. Sondern das heißt de Presenti geredet. Ich will dich haben. Darum redet kein deutscher Mensch von zukünftigem Verlöbnis, wenn er spricht. Ich will dich haben oder nehmen. Denn man spricht nicht. Ich werde dich haben, wie sie gaukeln. Sondern heißt eigentlich. Ich will dich nehmen oder haben, und wird verstanden, dass er jetzt mit solchen Worten Ja spricht und seinen Willen darein gibt. Ja, ich wüsste selbst nicht wohl, wie ein Knecht oder Magd sollten oder könnten in deutscher Sprache sich verloben. Denn wie man sich verlobt, so lautet es, per verba de presenti. Und sonderlich weiß der Pöbel von solcher behender Grammatika nichts, dass Accipio und Accipiam zweierlei sei. Er fährt daher nach unserer Sprachenart und spricht, »Ich will dich haben, ich will dich nehmen, du sollst mein sein« und so weiter. Da ist jetzt die Stunde Ja gesagt, ohne weiteren Verzug oder Bedenken. Das ließ ich wohl Verba de Futuro heißen, wenn eine Conditio, Anhang oder Auszug dabei gesetzt würde. Wie? Ich will dich haben, wo du mir willst, so gut zwei oder ein Jahr harren. Ebenfalls. Ich will dich haben, so du mir 100 Gulden mitbringst. Ebenfalls. Ich will dich haben, so deine oder meine Eltern wollen und dergleichen. In solchen Worten wird der Wille nicht frei dazugegeben, sondern aufgeschoben und an etwas verbunden, das in seiner Macht nicht steht, und darum bekennet er auch damit zugleich, dass er's jetzt noch nicht tun könne und sein Wille noch nicht frei sei. Darum bündet auch solch Verlöbnis nicht, wie per verba de presenti. Ob aber dennoch eins dem anderen hier schuldig sei zu halten, so die Kondition oder Anhang gerät, lasse ich die Juristen ausfechten. Ich halte dafür, wenn man die heimlichen Gelübde aufgehoben hätte, sollte solche Frage nicht Not haben. Denn in öffentlichem Verlöbnis würden freilich eitel verba de presenti gehen und ob per verba de futuro oder per conditionem auch öffentliche Verlöbnisse etwa geschehen. Und die Konditionen gerieten, achte ich, man solle sich hier halten wie in allen anderen Verbündnissen, da man Glauben zu halten schuldig ist. Woanders nicht große wichtige redliche Ursachen dazwischen fallen, dass man mit Gott und Recht den Glauben nicht halten konnte. Aber wer kann solche Fälle erzählen, weil es ungewöhnliche Geschichten sind? Und summa? Wenn die heimlichen Verlöbnisse weggetan wären, so wollte ich sponsalia heißen die öffentlichen Verlöbnisse per verba de presenti, unangesehen, dass man sonst sponsalia Verlöbnisse per verba de futuro heißt. Weil man von solchen Verlöbnissen nichts Gewisses setzen kann und eitel seltsame Fälle und ungewöhnliche Geschichten sind. Denn nach gewöhnlicher Weise muss ein öffentlich Verlöbnis durch verba de presenti geschehen. Solches deuchte mich eine große Zurichtung zu sein und würde viel Irrungen verhindern. Aber wer's tun will, der tue es. Ich rate allein und setze nichts, außer sofern die Gewissen meines Unterrichts bedürfen. Hierbei muss ich nun auf Ihren Grund antworten, womit Sie die heimlichen Verlöbnisse bestätigen und also die Gewissen erschrecken und besticken. Sie führen den Spruch Christi in Matthäus Kapitel 19, Vers 6, »Was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden.« Nun sagen Sie, hat Gott ja die zwei zusammengefügt, so sich heimlich verloben. Da siehe, wie Sie den Spruch so übel anbringen, denn Ihrer Meinung nach wäre das des Spruchs Verstand. Wo zwei zusammenkommen, die hat Gott zusammengefügt. Aus dem würde folgen, dass der Ehebrecher und die Ehebrecherin auch nicht zu scheiden wären, denn Gott hat sie auch zusammengefügt. Weil man wohl weiß, dass sie ohne Gott nicht könnten leben einen Augenblick, geschweige denn zusammenkommen. Also müssten wir sagen, dass ein Dieb und sein Diebstahl, ein Räuber und sein Raub auch nicht sollten voneinander zu tun sein, denn Gott hat sie zusammengefügt. Und würde also alle Bosheit ungestraft zuletzt auf Gott die Schuld schieben, wie Adam im Paradies tat, da er die Schuld auf Gott durch Eva schob und sprach: »Das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir, und ich aß davon.« Als spräche er: »Hättest du mir das Weib nicht gegeben, ich wäre wohl fromm geblieben, strafe dich selbst zuerst«, und so weiter. Darum wird's hier liegen an einem guten Unterschied und Verstand, was der Spruch wolle, was Gott zusammenfüget. Er spricht nicht, was sich selbst zusammenfügt, sondern was Gott zusammenfügt. Das Zusammenfügen sieht man bald, aber dass es Gott solle sein, der zusammenfüget, will man nicht achten. Sondern flugs, wenn ein Zusammenfügen durch sie selbst geschehen ist, wollen sie den Namen Gottes zum Schanddeckel daran hängen und sagen: Gott hat's getan. Das ist dann wieder das andere Gebot, Gottes Namen missbrauchen und unehren. So gibt's nun klar der Spruch selbst, dass zweierlei Zusammenfügen geschieht. Eins von Gott, das andere ohne Gott. Von Gott heißt, dass es nach seinem Wort und Gebot durch uns geschieht. Ohne Gott heißt, dass es außer seinem Wort und Gebot durch uns selber geschieht. Wir haben nun so oft gelehrt, dass wir nichts tun sollen, wir haben denn gewiss Gottes Wort dazu. Und dass Gott selber auch mit uns nichts zu tun hat, noch wir mit ihm, ohne das einzige Mittel, welches ist sein Wort, dadurch wir seinen Willen erkennen und uns danach zu richten haben. Wer einen Gott hat ohne sein Wort, der hat keinen Gott. Denn der rechte Gott hat unser Leben, Wesen, Stand, Amt, Reden, Tun, Lassen, Leiden und alles in sein Wort gefasst und uns vorgebildet, dass wir außer seinem Wort nichts suchen, noch wissen dürfen, noch sollen. Auch von Gott selbst nicht, denn er will von uns außer seinem Wort mit unserem Dichten und Nachdenken unbegriffen, ungesucht, ungefunden sein. Wie Salomo sagt, wer die Majestät forschet, den wird sie unterdrücken. Darum gebührt uns nicht zu tun, noch zu urteilen nach dem heimlichen Rat und Willen seiner Majestät, sondern alles und allein nach dem öffentlichen Rat und Willen seines Wortes. So ist nun der Beschluss. Was durch Gottes Wort zusammengefügt wird, das hat Gott zusammengefügt und sonst nichts. Nun lass die heimlichen Verlöbnisse beweisen, dass Gottes Wort dabei sei und solches befohlen oder geboten habe. Sage, wodurch weißt du, dass euch Gott zusammengefügt hat? Gibt es ein Wahrzeichen, dass es Gott und nicht du selbst ohne Gott getan hast? Es ist vielmehr wider Gott und sein Wort, nämlich wider der Eltern Gehorsam, welchen Gott offenbarlich geboten hat und Gott in demselbigen Gebot ist und verbietet solche Verlöbnisse und gar nicht zusammenfügt. Was nun ohne Gottes Gebot sich selbst zusammenfüget, das ist Sünde und Unrecht wider Gott und sein Wort. Darum können sie diesen Spruch nicht für sich führen, es sei denn allein zu ihrer eigenen Schande und Gott zu unehren. Also lesen wir im zweiten Buch Mose Kapitel 22 Vers 16, dass so jemand eines anderen Tochter überredet und dazu auch schwächet, welches doch freilich nicht geschieht, sie kommen denn zusammen und allzu nah zusammen, er sie dennoch nicht behalten könnte, ob sie auch gleich das Gesetz selbst ihm zuurteilet. Sondern der Marktvater könnte sie scheiden und solche Ehe zerreißen. Oder es müsste von neuem des Vaters Bewilligung dazukommen. Aus welchem Exempel es klar genug ist, dass dieser Spruch, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden, nicht wieder unsere Meinungsstreiter heimliche Verlöbnisse zu verbieten, denn solch Nichtscheiden gehet dahin, wenn sie mit Gott zusammenkommen. So redet auch Christus in solchem Spruch von denen, so bereits ehelich miteinander zu Hause sitzen, dass dieselbigen sich nicht scheiden sollen, und hebet mit diesem Spruch das Gesetz vom Scheidebrief auf, wie der Text klärlich mit sich bringet. Denn der Handel erhebet sich darüber, dass die Juden aus Moses Gesetz sich von ihren Weibern schieden, wenn sie wollten, und andere nahmen. Von solchem Mutwillen und unnötigen Scheiden fragten sie Christum, ob's recht sei, sich also von Weibern zu scheiden aus allerlei Ursachen. Denn es dünkt sie selbst zu frei und unrecht zu sein, sich so leichtlich zu scheiden. Auf solch leichtfertig Scheiden antwortet Christus und spricht, es sei Unrecht, und Mose habe solch Gesetz ihnen nachgelassen um ihres harten, störrigen Herzens willen, dass sie nichts Ärgeres täten und ihre Weiber totschlügen. Darauf spricht er, was Gott zusammenfüget, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist, sie sollen sich selbst nicht so leichtfertiglich scheiden nach dem Gesetz Moses, wie sie bisher gewohnt, sondern wie sie Gott zusammenfüget, so sollen sie auch beieinander bleiben, bis sie Gott selber voneinander scheidet. Darum gehet dieser Spruch eigentlich auf diejenigen, die bereits beieinander sitzen in der Ehe. Wir aber handeln hier von dem heimlichen Verlöbnis, da noch keine Ehe und Zusammenkommen sei. Ob dasselbige solle so viel vermögen, dass es sie künftig zusammenkommen verbinde und also nicht zu scheiden noch zu zerreißen sei. Fragst du aber, ich weiß nun wie und wenn Gott den Mann und Weib zusammenfüget. Wie weiß ich, wenn sie Gott scheidet? Antwort: Aufs Erste durch den Tod, wie Paulus in Römer Kapitel 7 Vers 2 Gottes Wort setzet und spricht. Wenn der Mann tot ist, so ist das Weib ledig. Zum anderen, wenn eines die Ehe bricht, denn Gottes Gebot urteilet und straft den Ehebruch mit dem Tod. Darum, so ist ein Ehebrecher schon durch Gott selbst und sein Wort geschieden von seinem Gemahl, und solch Scheiden heißt nicht durch Menschen geschehen, weil es nicht ohne Gottes Wort geschieht. Doch davon her nach weiter wollen jetzt dies Stück von heimlichen Gelübden vollends ausmachen. Aber damit nun hier nicht jemand ein Gewissen kriege, so etliche im Ehestand sich finden beieinander durch heimliche Gelübde wieder der Eltern willen zusammengekommen und nun vielleicht denken würden: »O Herrgott, was soll ich tun? Ich bin nicht von Gott zu meinem Gemahl gekommen, sondern wider Gott und sein Wort durch mich selbst wider meiner Eltern willen, so werde ich leider bisher keine rechte Ehe besessen haben und vielleicht nimmermehr besitzen können mit diesem Gemahl und so weiter.« Und wollte nun sich scheiden lassen, ob sie es gleich ungern täten. Hier sage ich, beileibe nicht, sondern was zusammengekommen ist und sitzt in öffentlicher Ehe beieinander, das soll bleiben und sich mitnichten scheiden wegen des heimlichen Verlöbnisses. Denn was wir jetzt und hiermit vom heimlichen Verlöbnis schreiben und raten, das tun wir nicht wider die vergangenen und längst geschehenen heimlichen Verlöbnisse, sondern wider die zukünftigen, damit zu verhüten die unzähligen Verwirrungen der Gewissen, so bisher und hiervor durch solch heimliche Verlöbnisse entsprungen. Denn wiewohl auch die vorigen heimlichen Verlöbnisse nicht recht gewesen sind, haben sie doch damit etlichermaßen Entschuldigung, dass es ein Gemeinrecht, ja ein gemeiner Irrtum, Brauch und Gewohnheit gewesen ist und die Eltern demselbigen haben müssen weichen und darein willigen. Dass also die Schuld nicht so sehr der Kinder ist, als der geistlichen Tyrannen, die damit den Eltern ihre väterliche Gewalt und Obrigkeit geraubt und die Kinder damit allzu frei gemacht haben. Weil nun ihr Ehelichwesen ins Werk gekommen ist und nun nicht mehr ein heimlich Verlöbnis ist, sollen sie sich dieser Schrift nicht annehmen und zufrieden sein. Gott um Gnade bitten, dass sie geirrt und nicht recht getan haben. Denn wir handeln hierin nicht weiter, als um die heimlichen Verlöbnisse hinfort in Zukunft zu verhindern. Eben mit demselbigen will ich auch geantwortet haben den störrigen, unartigen, bösen Mannen und Weibern, so gern voneinander wehren und suchen Ursache mit diesem Spruch und geben vor: »Ich bin auch nicht durch Gott zu meinem Gemahl gefügt, darum will ich nun mich bessern und von ihm scheiden.« Nein, solchen Schalksdeckel sollst du hier nicht finden im Wort Gottes, wir wollen dir's wohl wehren. Du weißt, lieber Geselle, dass zweierlei Recht ist. Eins gebietet, das andere straft. Ich will sie jetzt nennen Zuchtrecht und Strafrecht. Wer Zuchtrecht nicht hält, der muss Strafrecht leiden. Zuchtrecht ist, dass du sollst bei deinem Weibe bleiben und deine Ehe halten. Strafrecht ist, wo du anders tust, so darfst du weder bei deinem Weibe bleiben noch Ehe halten, sondern musst den Kopf hergeben oder das Land räumen. Also auch hier. Hast du dein Gemahl durch heimlich Verlöbnis mit Sünden gewonnen und nun öffentlich geehelicht, so hast du wieder das Zuchtrecht getan und bist in das Strafrecht gefallen und sollst behalten, was du hast also gewonnen, es sei dir lieb oder leid. Denn du hast der Tochter die Ehre genommen, den Eltern und Freundschaft geweiht getan, welche Stücke damit nicht gebüßt werden, dass du sie von dir stößt, sondern viel Ärgeres damit tätest, an beiden, Kind und Eltern, und kannst sie nicht wiedergeben, wie du sie genommen hast. Darum denke, willst du sie von dir stoßen, so mache sie wieder ganz zu Ehren, wie sie gewesen ist, ehe du sie berührt hast, oder behalte sie zur Strafe und Buße, wiewohl man dich noch weiter darüber strafen sollte, wie das Gesetz Moses lautet. Es geht nicht, lieber Geselle, wenn du einem Schuster ein paar Schuhe gestohlen hättest und wolltest sie ihm danach wiedergeben, wenn du sie zerrissen hättest. Es ist wieder das Zuchtrecht, Schuhe zu stehlen. und wo man's halten und verhüten kann, so dass dem Schuster seine Schuhe ungestohlen oder jedenfalls unverdorben wieder werden, so soll man's tun. Geschieht's aber, dass sie gestohlen werden, so sollst du die Schuhe nicht wiederbringen, wenn sie verdorben sind, sondern behalten und bezahlen und dazu auch gestraft werden um den Diebstahl. Also auch soll man wehren und nicht gestatten, dass heimlich Verlöbnis nicht eine Ehe mache. Wird aber eine daraus gemacht und die Magd ein Weib wird, sollst du sie nun, weil sie verdorben ist und unwert gegen andere geworden, nicht wiedergeben, sondern behalten und noch darüber die Buße dazugeben. Ein gemeines Weib verdient auch ihren Lohn mit Sünden und Unzucht, dennoch soll sie solchen Lohn nicht wiedergeben und kann's niemand von ihr fordern. Ein Spieler gewinnt auch Geld mit Sünden, aber wenn er's gewonnen hat, darf er's dem nicht wiedergeben, dem er's abgewonnen hat, denn er hat zu wollen haben, da er das Spiel wagen und des Glücks warten wollte. Hier wird nun wiederum jemand sagen: Ja, wenn ein Bube das merkt, dass er meine Tochter mit heimlichem Verlöbnis nicht kriegen kann, wird er sich befleißigen, sie heimlich zu schwächen. Und damit gedenken, sie müsse doch sein bleiben, weil sie versehrt ist an ihrer Ehre. Oder möchten beide einen Bund machen, dass sie beide bekennten, sie hätten sich leiblich erkannt, wenn's gleich nicht wahr wäre? Antworte ich: Wer kann allen Buben wehren? Denke und hüte deines Kindes, kannst du aber ihre Ehre nicht behüten, wie willst du dann heimlich Verlöbnis verhüten? Es sollte aber hier weltliche Obrigkeit die Strafe gehen lassen über solche Buben und Mägdeschänder, so würden sie es wohl lassen. Weil man aber nicht strafet, wie man schuldig ist, sondern auch die Magd noch darüber ihm zuurteilet, wie um zu lohnen seine Büberei, so darf man mich auch nicht um Rat fragen, mag ein jeglicher haben, was ihm widerfährt. Was kann ich dazu raten oder helfen, wenn die Obrigkeit nicht strafet einen Buben, so dir dein Geld ungut stiehlt oder Anderleid und Gewalt tut? Ich muß dich lassen haben, was dir geschehen ist. So sei nun dies der endliche Beschluss dieses ersten Artikels, das heimliche Verlöbnis, weil da noch keine Ehe im Werk und der Magd und ihren Eltern noch keine tatsächliche Verletzung geschehen, sondern noch ganz in der Elternverbot und Gewalt stehet, soll gänzlich verhindert und für keine Ehe gehalten werden. Wer es annehmen und folgen will, der tue es, wer nicht, der mache es, wie er will. Dessen ungeachtet sollen sich die Prediger und Pfarrherren an diese genannte Lehre halten, dass sie im Gewissen lassen kein heimlich Verlöbnis gelten. Können sie die Offizial- oder Obrigkeit nicht bewegen, dass sie auch im öffentlichen Gericht dieselbige nicht gelten lassen, so lass man sie fahren und immerhin machen, was sie machen. Und wo einer oder eine käme mit beschwertem Gewissen, die sich etwa mit einem oder zweien heimlich verlobt und doch nun öffentlich einen anderen zur Ehe hätte, dass man dieselbigen zufriedenstelle und heiße sie hinfort mit gutem Gewissen bei demselbigen andern bleiben, als durch Strafrecht und Gotteswort dahin gedrungen. Der andere Artikel. Aus diesem Artikel ist nun der andere mit den zwei folgenden klar genug, nämlich: Wo sich's begibt im Zank, dass ein öffentlich Verlöbnis oder Hochzeit durch ein heimlich Verlöbnis wird beanstandet und angefochten, wie bisher oft geschehen ist, beides mit Lügen und mit Wahrheit, soll man hinfort das heimliche Verlöbnis weder sehen noch hören. Und den Anspruch nicht gestatten, noch einiges Recht einräumen, sondern mit dem öffentlichen Verlöbnis der Hochzeit ohne alle Scheu fortfahren, als sei gar kein Hindernis da, unangesehen, dass die Offizial und der Brauch bisher viel anders gehalten hat. Soll auch nichts helfen, ob in dem heimlichen Verlöbnis Gemahlschätze, Handgelübde, Eide oder Pflichten gefallen wären. Will aber solches die Obrigkeit nicht tun oder die Partei selbst auch nicht annehmen, so lass du, wie gesagt ist, fahren, was da fährt, und lass sie heimliche und öffentliche Verlöbnisse ineinander reißen, fügen, kochen, bräuen, sieden und braten, wie sie wollen. Bleibe du im Gewissen sicher und frei, dass heimliche Gelübde vor Gott nichts gelten und dir ohne Gefahr sein, wenn du einem anderen hernach öffentlich zugefügt würdest. Aber was soll man tun, wenn das heimliche Verlöbnis nicht ein schlicht Verlöbnis ist, sondern auch darauf folgt das heimliche Beischlafen? Droben habe ich gesagt, die Obrigkeit soll Strafe gehen lassen über die, so einem sein Kind heimlich abstehlen mit Verlöbnis und dazu auch darauf beschlafen. Wo man aber die Strafe nicht gehen lässt, wohlan, so solle man handeln, dass er sie zur Ehe behalte und weiche das öffentliche Verlöbnis dem Heimlichen. Denn der Dirne und ihren Eltern geschieht größer Unrecht und Unehre, so sie also in der Schande bliebe, denn jener, die allein mit Verlöbnis betrogen, der noch den Kranz noch hat und der Beschläfer sich nicht hat mögen öffentlich verloben mit einer anderen, weil er hier in unausgetragener Sache haftet, nicht mit schlechtem heimlichen Verlöbnis, sondern auch mit dem Beschlafen. Also urteilet auch Mose im zweiten Buch Mose Kapitel 22 Vers 15, dass wer eine Dirne beschläft, solle sie zur Ehe behalten und dazu auch gestraft werden. Und das sei gesagt, wo das heimliche Verlöbnis mit dem Beschlafen bekannt oder bewiesen wird. Wenn aber solches nicht bekannt noch bewiesen wird, sondern der Beschläfer solches leugnet und darauf schwöret, so muss man die Sache auf seinem Gewissen bleiben und das öffentliche Verlöbnis fortgehen lassen und der ersten Dirne freie Macht geben, sich anderswo zu verehelichen, ob sie gleich in ihrem Gewissen weiß, dass der Beschläfer einen falschen Eid getan hat. Denn sie muss ihn in solchem Gewissen fahren lassen als einen Ehebrecher vor Gott, der sie verlassen und sich von ihr scheide, ja, als einen toten, verstorbenen Mann, dessen sie ohne ihre Schuld frei und ledig sei, und Gott richten lassen. Wollen sie aber beide schwören, da mag man weiter die Juristen fragen, wie sie zum Eide sollen zugelassen werden oder nicht, oder wessen Eid man am meisten glauben soll. Denn es ist mir zu weitläufig, hier zu handeln und auch nicht Not. Denn ich rate vielmehr, wo ein Teil schwöret, dass der andere Teil, ob er gleich weiß, dass jener einen falschen Eid tut, mitnichten hiernach schwöre, sondern lass es genug sein und befehl es Gott und sei frei. Weiter, wenn solcher Beschläfer hernach, wenn er mit der anderen in der öffentlichen Ehe sitzet, den Reuel beginne zu fühlen und des Gewissens Unruhe würde ihn treffen, dass er die arme Dirne und ihre Eltern so böslich betrogen, belogen und zu Schanden gemacht und keine Erstattung getan, dazu Gott durch falschen Eid verleugnet und geschändet und sich schön gemacht in seiner Untugend durch Gottes Namen, wie es denn auch eine große Bosheit ist, nun, das ist auch eine Frucht des heimlichen Verlöbnisses und Ehe. Diesen zwingen die Offizial, wie droben gesagt, zu der ersten und auch zugleich zu der anderen und verbieten ihm, die Eheschuld zu fordern. Aber was hilft solcher Rat? Zwar ich gönne ihm solche Staupe des Reuels wohl, hat's auch wohl verdient, auf dass er ein Exempel sei, anderen zu lernen, nicht wieder das Gewissen zu sündigen, denn es bleibt zuletzt nicht aus und kommt so viel Ärger, so viel länger es ausbleibt. Mein Rat aber ist, er solle der Ersten eine Erstattung tun und sich christlich mit ihr vertragen und bei der anderen bleiben. Beides fordern und leisten die Ehepflicht, wie es einem rechten freien Ehestand gebührt. Denn weil die Ehe ist ein öffentlicher Stand von Gott geordnet und nicht ein Winkelgeschäft noch finster Werk, ist der, welcher sie im Winkel und Finsternis sucht oder heimlich annimmt, ein Ehedieb, und hat sie gestohlen und nicht redlich mit Gott und seines Wortes gehorsam bekommen, wie es doch solchem ehrlichen Stande eigne. Darum soll die Meuchlings, gestohlen, heimlich und unerbarlich bekommene Eheweichen der Offenbarlichen, die mit Gott und Ehren redlich bekommen ist. Denn unsere Regel soll und muss die sein, dass alle Wege hierin privater Publicis weichen sollen ceteris paribus. Das ist, heimlich Verlöbnis soll dem Öffentlichen weichen. Also auch, heimlich Beschlafen dem Öffentlichen beschlafen. Denn es wäre vor Gott auch nicht recht, dass man die andere Frau, so mit Gott und in seinem Gehorsam ehelich geworden ist, sollte solcher Ehe berauben und alsogleich um ihre Tugend strafen und fremder Sünden entgelten lassen. Wiederum die erste Frau so in Gottes Ungehorsam und ohne Gott sich verehelicht hätte fordern und gleichsam ihre Untugend damit belohnen und fremder Tugend zu ihrem Ungehorsam missbrauchen heißen. Darum soll die andere Frau in der öffentlichen Ehe den Mann allein und frei behalten und soll auch allein diese Ehe sein und heißen zwischen ihnen beiden, frei allen beiden. Denn es gestattet auch weder weltliche Obrigkeit noch geistliche, dass man der anderen Frau ihr Recht zu dem Manne nehme und zerreiße ihr die Ehe ohne ihre Schuld und Ursache, darum soll er auch dabei bleiben. Und ob er gleich solch heimliche Ehe und Beschlafen öffentlich bekennte oder klagte und einen Eid schwüre, welches er wohltun mag und gut wäre den anderen zum Exempel, dass hinfort keiner mit dem Gewissen so ein Spiel anfinge, so soll man ihm doch nicht glauben und dazu, wie gesagt, strafen, denn er kann's nicht beweisen. Und wenn man seinem Eide glauben sollte, soll es ihm doch nicht helfen, denn die öffentliche freie Ehe mit Gott und Ehren gestiftet, soll den Ruhm und Recht behalten wieder die gestohlene, meuchlinge, ungehorsame Winkelehe, auf das damit auch die Dirnen und Weibspersonen hinfort sich hüten vor dem heimlichen Beschlafen und nicht so leichtfertiglich den guten Worten des Beschläfers glauben. Denn sie glauben und trauen auf Menschen, darum geht's ihnen auch recht nach der Schrift. Wer auf Menschen trauet, der muss fehlen. Und abermal, Unglück soll der haben, der auf Menschen trauet. Welcher aber öffentlich verlobt ist, die stehet und trauet auf Gott, denn sie hat Gottes Wort und Zeugen, denen man glauben muss. Aber die heimlich Verlobte hat kein Gottes Wort, keine Zeugen, sondern allein die guten Worte und Verheißung des Beschläfers, der ein Mensch und allein ist, darum wird sie billig betrogen. Ja, wie wenn die Eltern oder Freundschaft die beschlafene Dirne dem Beschläfer zur Ehe nicht folgen wollten lassen, zum Beispiel wenn sie reich, von ehrlichem Wesen, ihr Kind nicht wollten einem geringenlosen Manne geben, sondern drängen stracks auf die Strafe und so weiter. Antwort: Kann man die Obrigkeit dazu bringen, dass sie solches strafe, lasse ich es geschehen, und wie droben gesagt, möchte ich's gerne sehen. Wo aber nicht, wollte ich raten, dass man die Dirne ihm gebe und ihm folgen und nicht in der Schande und Gefahr schweben ließe. Geschieht's aber, dass sie mit Gewalt wird behalten und keine Hoffnung da ist, dass sie ihm gegeben werden oder folgen möge, so achte ich, der Beschläfer sei frei, wo er sein Fordern mit Zeugen, wie sich's gebührt, beweist, und möge sich wohl verändern, wie es im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 15 steht. Aber was tut hinfort die Dirne? Sie muss tun wie eine Gefangene bei den Türken und solches Gefängnis leiden zur Strafe für ihren Ungehorsam und heimliches Beschlafen. Und falls sie hernach mit der Zeit von ihren Eltern oder Freunden einem andern gegeben würde, solches Leiden, Folgen und Annehmen, wie die bei den Türken ihre Freiheit verloren hätte, sich zu sperren und zu weigern. Gleich wie Davids Weib Michol leiden musste, dass sie ihr Vater Saul einem andern gab und folgte ihm, bis die Zeit ein anderes gab. Wiederum, wenn arme Eltern vielleicht gern sehen, dass ihre Dirne einem reichen Heimlichen vertraute und darauf von ihm beschlafen würde. Wenn solches ohne Betrug und List der Eltern geschehe, aus eigener Lust und Liebe der Person, Achte ich, man sollte es eine Ehe lassen sein, wie droben gesagt, unangesehen, dass der Mann reich ist, denn im Rechten gilt kein Ansehen der Person. Kann ein Mann und seine Eltern gern haben, dass er nach diesem Recht eines reichern Tochter also heimlich kriege, so soll er es auch gern haben, dass er eines ärmern Tochter nach solchem Recht kriegt. Wo aber Betrug und List von der dürnen Eltern hier zugerichtet würde, damit des reichen Mannes Sohn tückisch verfangen würde, welche Fälle hier nicht zu erzählen sind, denn wer kann alle List und Betrug zukünftig bedenken, so wäre es recht, dass sie den Spott zum Schaden müssten haben, und wie die Schrift sagt in Psalm Kapitel 7, Vers 16, in die Gruben fallen, die sie zugerichtet hätten. Wie aber, wenn sich der Fall begebe, dass zwei wären, die sich solcher dieser Meinung halten wollten und ließen sich öffentlich verloben mit solchem freien Gewissen, dass sie beide oder ihrer eines ihr voriges heimliches Verlöbnis, so sie anderswo jemand getan wollten lassen, fahren. Hernach aber würden sie beide oder ihrer eines durch böse Leute gereizt oder sonst durch des Teufels Anfechtung bewegt oder aus eigenem Mutwillen Ursache suchten, sich zu scheiden und liefen an einen Ort, da heimliche Verlöbnisse gelten, wieder das offenbarliche Verlöbnis, dass man sie mit Gewalt nicht zwingen könnte, das öffentliche Verlöbnis zu halten. Was hierin der andere Teil solle tun, ob er auch solle jenem Teil folgen oder harren und so bleiben oder sich ledig und losachten, sich mit einem anderen Gemahl zu verbinden? Antwort wie droben: Lass fahren, was nicht bleiben will. Doch dass man nach Christi Wort in Matthäus Kapitel 18, Vers 15 jenen Teil vermahne und fordere auf bestimmte Zeit mit Zeugnis, wie sich's gebührt. Will er dann nicht kommen, so lass dich von deinem Richter. Will der nicht, von deinem Pfarrherrn ledig und freisprechen, Recht und Macht verkündigen, dich zu verändern nach der Regel von Paulus im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 15. So ein Ungläubiger weichet, den lass weichen. Ein Bruder oder Schwester ist nicht gefangen in solchem Falle. Wer da kann und will, sage ich abermal, der folge. Wer nicht will, der lasse es. Desgleichen ist auch zu richten, wenn sie schon jetzt in der Ehe säßen und eines wäre gerne vom anderen und es wäre ernst oder nehme den Schein vor. Ja, ich bin dir wohl öffentlich verlobt und beigelegt, aber mich zwingt jetzt mein Gewissen, dass ich mich zuvor mit einem anderen verlobt habe. Mein Beichtvater hat mir's geraten und so weiter. Ist es hier ernst, so lass sie immer hinfahren, wenn sie ja nicht bleiben will oder kann. Wiewohl ihr der Papst solch Weichen nicht gestattet, sie tue es denn heimlich oder ziehe in ein unbekanntes Land. Ist es aber nicht dir ernst, sondern sucht Ursache von dir zu kommen und hat bisher also dieses unseres Rates gebraucht und will nun wieder des Offizials Rat brauchen, beides aus bösen Mutwillen und scheidet sich also von dir, so gib ihr den Segen und sprich ihr nach. Lauf, Hure, lauf immerhin zum Teufel zu, denn die Welt ist so voll Bosheit, dass es nicht zu ergründen ist, geschweige denn mit Gesetzen zu verhüten. Sie haben jetzt eine Zwickmühle überkommen. Gefällt's einem im Papsttum nicht, so kommt er zu uns und betrügt uns. Gefällt es ihm bei uns nicht, so lässt er uns die Schande und fährt wieder ins Papsttum. Da findet er Schutzherrin auch für alle Untugend und Laster, die bei uns begangen. Gleich wie jetzt etliche Pfaffenweiber auch getan haben. Wenn sie eines sind müde geworden und gern einen anderen hätten, laufen sie mit guten Gesellen davon und geben vor, es sei keine Ehe gewesen. Ihre Gewissen mögen's nicht erleiden, wollen nun fromme Dürnen werden. Ja, fahre hin, meine schöne Traute. Wir können allzumal mit dem Wörtlein Gewissen die Welt täuschen, solange Christus in der Wiege liegt und ein Kind ist. Wenn er aber einmal groß werden und mit Gewalt kommen wird, so werden wir erfahren, wer den anderen getäuscht hat. Indes wollen wir so frei bleiben, wie jene sind, und singen. Mir ist wie dir, mein Adliges lass immer traben, du findest noch wohl deinesgleichen, und so weiter. Nach diesen Fällen und Exempeln mag wer der will oder kann in andern dergleichen urteilen, denn alle Fälle zu erzählen ist unmöglich. Und wo sich sogar irrig und seltsam ein Fall begibt, es sei in diesem oder anderen Artikeln und Sachen, die man aus keiner Schrift noch Buch urteilen kann, da soll man in der Sache einen guten frommen Mann oder zwei lassen raten und sprechen. Und auch danach, wenn sie geraten und gesprochen haben, bei ihrem Urteil und Rat bleiben, ohne alles wanken oder zweifeln. Denn ob sie gleich in solchen dunklen Sachen nicht aller Dinge gerade die Spitze des Rechts treffen, so schadet doch solcher geringer Fehl nicht, und es ist besser mit Nachteil und weniger Recht endlich Friede und Ruhe zu haben, denn mit unendlichem Unfrieden und Unruhe das Urteil nach dem spitzfindigsten und schärfsten Recht immer suchen. Man wird's doch nimmermehr finden. Denn es ist nicht Not, dass ein guter Schütze alle Wege den Flock oder den Nagel treffe, man muss den auch einen guten Schützen sein lassen, der nah dabei oder am meisten ins Blatt schießt. Alle Welt weisen dazu die Erfahrung bekennen, dass dir Händel und Fehler mehr sind und täglich sich mehren, weiter denn man Gesetze und Recht machen könnte. Daher sagen sie auch, dass gestrenges Recht das größte Unrecht sei, wie auch Salomo spricht. Du sollst nicht allzu gerecht sein, dass du nicht anlaufest. Und abermals, wer zu sehr schneuzt, der zwinget Blut heraus. Darum, ob solche frommen Männer in solchen irrigen Fällen gleich ein wenig irrten, weil sie es aber treulich und herzlich meinen und nicht ihren Nutzen suchen, noch wieder die gefassten Rechte wissentlich sprechen, wird Gott an ihrem Irrtum zufrieden sein und alles ins Vaterunser begraben, da wir sagen: Vergib uns unsere Schuld. Gleichwie eine jegliche Obrigkeit muss oft irren und kann's nicht umgehen und doch darum das Amt nicht lassen, noch verzweifeln. Dies Leben ist zu sündlich und zu blind. Wenn wir gleich das Beste tun, fehlt es uns dennoch in vielen Stücken, die wir müssen Gott befehlen und mit dem König David im Psalm Kapitel 19, Vers 13 sagen: Wer merkt alle Fehler? Herr, reinige mich von den Verborgenen, und so weiter. Und Jakobus Kapitel 3, Vers 2: Wir fehlen alle miteinander gar oft, und so weiter. Auf dass Gott auch Raum bei uns finde, Fehl und Sünde zu vergeben und seine Gnade zu beweisen. Doch dass kein Tyrann oder Bube dies verstehe, als habe ich ihnen hiermit erlaubt zu urteilen oder in Sachen zu sprechen nach ihrem Gefallen oder Dünkel, wider öffentliche Recht oder Wahrheit. Ich rede hierin von frommen Männern, dazu nicht von öffentlichem gewissen Recht, sondern von dunklen, irrigen Sachen, die man nach den öffentlichen gewissen Rechten nicht scheiden kann, und da der Rechte und Bücher zu wenig ist, dass man da selbst der Sache ein Ende gebe und die Leute zufriedenstelle im Gewissen und sie nicht um das ungewisse Recht ewiglich so hangen und zweifeln lasse. Sintemal Friede mehr gilt denn alles Recht, und Friede ist nicht um des Rechts willen, sondern Recht ist um des Frieden willen gemacht. Darum, wenn ja eines weichen muss, so soll das Recht dem Frieden und nicht der Friede dem Recht weichen. Wo man nun kann ohne Rechtszank Friede haben, da lasse man das zänkische Recht fahren, so schadet dann der Irrtum wieder das Recht nichts, sondern ist eine große Tugend des Friedens. Aber wie dem allen, wo das in den Brauch und Gewohnheit käme, dass die heimlichen Verlöbnisse bei jedermann nichts gelten, obgleich noch etlicher Unrat übrig bliebe, so werden dennoch unzählig viele Irrungen und Wirrungen unterbleiben, die sonst allenthalben Überhand nehmen. Und man könnte mit vielen Sachen leicht hindurchkommen, dass beide, Pfarrherr, Richter und auch die Partei selbst desto mehr Ruhe und Friede, dazu leichter Gewissen und Arbeit hätten. Der dritte Artikel. Unter zwei öffentlichen Verlöbnissen soll das andere dem ersten weichen und gestraft werden. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, spricht Johannes der Täufer in Johannes Kapitel 3, Vers 29. Weil nun der erste verlobte Mann die Braut hat und ist Bräutigam, kann sie sich mit keinem anderen hernach verloben, noch der Bräutigam mit einer anderen. Daher auch Moses im 5. Buch Mose Kapitel 22, Vers 23 eine vertraute Jungfrau eine eheliche Frau nennet, da er spricht: Wenn eine Dirne einem vertraut ist und einer beschläft sie in der Stadt, sollst du sie alle beide totsteinigen. Die Dirne darum, dass sie nicht geschrien hat, den Mann darum, dass er seines nächsten Gemahl oder Ehefrau zu Schanden gemacht. Da siehst du, dass eine vertraute Braut eine Ehefrau heißt in der Schrift. Also auch in Matthäus Kapitel 1, Vers 20 spricht der Engel zu Josef, da ihm Maria vertraut war: Josef, du Sohn Davids, scheue dich nicht, dein Gemahl oder Ehefrau Maria zu dir zu nehmen. Darum ist dieser Artikel gewiss genug. Wenn zwei miteinander öffentlich verlobt sind und es bei demselbigen Verlöbnis bleibt, dass keines das andere kann sein Leben lang lassen. Aber nun ist in den Ehesachen, wie droben gehört, ein solch weitläufig verwirrt Spiel mit den Fällen, so sich wieder solche gewisse Rechte und Artikel begeben, dass ein großgemein Sprichwort ist: Wer Glück hat, der führet die Braut heim. Als sollte es sagen: Es stehet nicht bei dem Recht, sondern bei dem Glück, und gehet nicht nach dem Recht, sondern nach dem Glück, wer die Braut haben soll, und hilft nichts darum zu tanzen. Denn es ist auch wahr, dass die Fälle so mancherlei und die Rechte bisher mit dem heimlichen Verloben so abenteuerlich sind gewesen, dass mancher hat seine Braut aus seinen Armen müssen lassen wegführen und weder Verlöbnis noch Zeugen noch Aufbieten geholfen hat. Also geht's hier auch. Wenn's bei schlichtem Verlöbnis bleibt, so ist bald geurteilt, dass hernach kein ander Verlöbnis gelten soll, denn es ist eine rechte Ehe vor Gott und der Welt. Wie aber, wenn sich jemand mit einer Person öffentlich verlobet und schweiget dieweil, dass er zuvor sich mit einer anderen heimlich verlobt und dazu sie beschlafen oder auch geschwängert hat? Das ist ein Bube, und ich wollte hierin richten also. Wenn das heimliche Verlöbnis und Beschlafen bekannt oder bewiesen wird, so soll in solchem Fall zuerst der Bube gestraft werden, dass er die Magd und ihre Eltern oder die Witwe und ihre Freundschaft mit öffentlichem Verlöbnis also betrogen und genarrt hat. Danach soll das öffentliche Verlöbnis, so noch unbeschlafen ist, dem heimlichen Verlöbnis, so beschlafen ist, weichen, wie droben gesagt ist. Hier könnte man aber mir einreden: Du hast droben gesagt, wo ein öffentlich Verlöbnis ist, da solle eine rechte Ehe sein und die Vertraute soll eine Ehefrau heißen, wie du aus Moses und Matthäus Kapitel 1, Vers 20 bewiesen hast. Wie kannst du dann hier mit gutem Fug raten, dass das heimliche Verlöbnis mit folgendem Beschlafen solle eine Ehe bleiben? Damit würde ja die öffentliche vertraute Ehe zerrissen. Antworte ich: Man muss mit Moses Gesetzen weislich fahren, denn es hat mit seinem Regiment in Ehesachen vielfach eine andere Gestalt denn mit unserem, sonderlich in zwei Stücken. Das erste: Dass ein Mann könnte zwei oder mehr eheliche Weiber haben, darum setzt er. Ob einer sich schon mit einer hätte öffentlich verlobt und damit eine rechte Ehe angefangen, ja, wenn er sie gleich heimgeholt hätte und es begebe sich, dass er zuvor eine andere beschlafen hätte, ja auch indes das heimliche Verlöbnis bestünde oder auch nach der Hochzeit beschliefe, so könnte er die Beschlafene samt der öffentlichen Braut oder Weib wohl ehelich behalten. Aber solches gilt und tauget bei uns nicht, Da ein Mann nur ein Weib haben darf, darum kann sein Gesetz auch bei uns nicht in allen Stücken rund und völlig gelten, denn wir müssen unseres Landes Gestalt und Wesen ansehen, wenn wir Recht und Gesetz stellen oder brauchen wollen. Weil unser Gesetz und Recht auf unser und nicht auf Moses Land und Wesen gestellt, gleich wie Moses Gesetze auf seines und nicht auf unsers Volks Wesen und Gestalt gestellt sind. Zum anderen war im Volk Moses einer Dirne nicht groß daran gelegen, ob sie beschlafen ward, sonderlich in Hoffnung der künftigen Ehe, denn sie konnte doch beide zur Ehe kommen und stand in keiner Gefahr. Dazu galt bei ihnen die Frucht des Leibes so viel und war so köstlich Ding, dass man die leibliche Jungfrauenschaft oder Ehe dagegen gering hielt. Das ist aber bei uns nicht, sondern die weibliche Ehe geht bei uns über alle Frucht des Leibes, und eine beschlafene Dirne kommt schwerlich zu Ehren und ist große Gefahr dabei, dass sie gar gemein werde. Darum müssen wir auch uns solcher Gestalt danach richten und können das nicht Moses Gesetz heißen, so wie es in einem Stücke, da es uns dienet, annehmen und im anderen lassen. Denn Moses kann beides tun, dass er die öffentlich vertraute Dirne als eine Ehefrau urteile, die keineswegs zu lassen sei, und doch daneben die Beschlafene auch zu Ehren setzen und demselbigen Manne auch ehelich zusprechen. Wir aber folgen Moses insofern, dass wir die öffentlich Vertraute als ein ehelich Gemahl urteilen, aber weil wir die Beschlafene ihm nicht auch können zusprechen wie Moses, müssen wir hierin ein Mittel treffen, dass ich bei unseren Leuten leiden kann und die beraubte Ehre der Dirnen, welche wir für den höchsten Schatz halten, in Fährlichkeit nicht zu stecken lassen. Darum habe ich also wollen raten, wo das öffentliche Verlöbnis noch ohne Beschlafen rein ist und zuvor ein heimlich Verlöbnis mit Beschlafen vorhanden, das bekannt, erschworen oder bewiesen wird, soll die öffentlich vertraute Dirne der Billigkeit nach weichen, angesehen, dass sie den Schatz ihrer Ehre noch ganz hat und damit wohl zur Ehe kommen kann. Aber diese Beschlafene ihren höchsten Schatz nach unseres Landes Anschauung verwahrlost hat und zur Ehe nicht wohl kommen kann, wie sie unter Mose wohl hätte können kommen. Solches dünkt mich billig und recht zu sein, solange die Strafe der Obrigkeit nicht dazu tut, wider die heimlichen Beschläfer und Dirnenschänder. Wo aber die Strafe ginge, wäre in diesem Fall bald geraten und viel andern mehr. Denn ich sehe es nicht für gut an, dass man solche Stücke ungestraft lasse, sintemal es ein groß Ärgernis ist, dass man ein öffentlich Verlöbnis zerreißen oder die heimliche Beschlafung in Schanden lassen soll. Sie wären wohl wert, beide, Beschläfer und Beschläferin, dass sie zum wenigsten eine Zeit lang das Land müssten räumen, damit das Ärgernis gebüßt oder hereingebracht und den anderen ein Exempel zur Furcht gegeben würde. Wenn aber jemand vorgeben wollte, dass der öffentlich verlobten Braut, so sie um der ersten Beschlafenen willen geschieden wird, auch damit Unrecht und Schaden geschieht und für eine Schande möchte gerechnet werden, ist darauf zu antworten. Sie behält gleichwohl ihren höchsten Schatz der Ehre und ist ihre Unschuld auch ehrenhaft und löblich, dass sie betrogen wird und unverdient solches leiden muss, und soll denken, wie wollte sie tun, wenn ihr vertrauter Buhler zuvor ein anderes Weib oder mit einer anderen auch sich öffentlich anderswo verlobt hätte, da müsste sie doch geschieden sein und solches alles leiden. Zudem, so der Betrüger gestraft wird, wird ihre Unschuld desto ehrenhafter und gerät solcher Betrug ihr zum Besten. Aber jene arme Dirne hat nun nichts mehr, und mit der Strafe bringt man ihr die Ehre nicht wieder. Und ist ein Weib so die Ehre verloren gar unwert, weil wir nicht so hoch achten des Leibes Segen wie die Juden, und kann doch ja nicht solch heimlich beschlafen nach dem Verlöbnis für eine Hurerei gerechnet werden, denn es geschieht ja in dem Namen und Meinung der Ehe, welches Herz und Meinung oder Namen die Hurerei nicht hat. Darum ist gar ein großer Unterschied zwischen der Hurerei und heimlichem Beschlafen nach verlobter Ehe. Und zwar kein Christ noch redlicher Mann tät anders, wo er so weit gekommen wäre, dass er's versehe und eine Dirne heimlich auf das Verlöbnis hin beschliefe, wenn er sich bedächte, er behielte sie und ließe alle öffentlichen Verlöbnisse so hernach geschehen wären fahren. Ich habe diesen Artikel aber dargesetzt um der Vermahnung willen, dass man darob halte, so man will. Denn ich habe wohl erfahren, welch ein Wüstgesinde in der Welt ist. Da wandern und laufen lose Buben durch die Lande von einer Stadt zur anderen, und wo einer eine Metze sieht, die ihm gefällt, entbrennet er und trachtet flugs, wie er dieselbe kriege. Fährt zu und verlobet sich noch einmal und will des ersten Verlöbnisses anderswo einer anderen getan also vergessen und fahren lassen, und was wohl ärger ist, sie fahren zu und halten Hochzeit darauf. Etliche aber haben hier und dort Hochzeit und treiben also mit dem Namen und Schein der Ehe große schändliche Laster. Hier sollen die Pfarrherren aufsehen und ihr Volk vermahnen und solche Gefahr anzeigen, nämlich also, dass kein Bürger oder Bauer sein Kind gebe einem unbekannten Gesellen oder Manne, dass auch die Obrigkeit solcher Hochzeit keine zulasse und der Pfarrherr derselbigen keine aufbiete, vertraue noch segne. Sondern es sei Mann oder Weib, so sie fremd und unbekannt sind, soll man sie heißen gute Kundschaft schriftlich und mündlich bringen, damit man gewiss werde, was für Leute sie sind, ob sie ledig oder ehelich, redlich oder unredlich sind. Wie etliche Handwerksleute tun die Kundschaft fordern von ihres Handwerksgenossen, wie die Mönche auch getan haben, die keinen aufnahmen, sie wüssten denn, dass er frei und niemand mit Verlöbnis oder Schuld oder Eigentum verpflichtet wäre. Wie viel mehr sollte man solche Kundschaft fordern, von fremden Manns- und Weibspersonen so zur Ehe greifen wollen? Denn es liegt wahrlich etwas daran, dass ein jegliches zusehe, was für ein Gemahl er kriege und wem einer sein Kind oder Freund gibt. Auch einem Rat und der Gemeinde gilt, was sie für einen Bürger oder Bürgerin oder Glied in ihre Gemeinde bekomme. Denn wir sehen's ja in der Erfahrung, wie gesagt ist, dass die Buben und Bübinnen hin und wieder laufen, Weiber und Männer nehmen, allein damit sie ihre Büberei ausrichten. Danach alles stehlen, was sie können, und davonlaufen und handeln mit der Ehe wie die Tataren oder Zigeuner, welche immer da Hochzeit und Taufe halten, wo sie hinkommen, dass eine Dirne wohl 10-mal Braut und ein Kind 10-mal getauft wird. Ich weiß ein Städtlein nicht fern von hier, ich will des ganzen Landes schweigen, die ich um ihre Willen nicht nennen will, da unser Evangelium anging, fanden wir sitzen 32 Paar Volks beieinander zur Unehe, da entweder das Weib oder der Mann eine verlaufene Person war. Ich meinte aber, es sollten nicht viel über 32 Häuser oder Bürger dagewesen sein. Also hatten die lieben Bischöfe, Offizialen und Obrigkeiten hausgehalten und zugesehen, dass in diese Büsche sich gesammelt hatte alles, was sonst vertrieben und verlaufen war. Aber nun, Gottlob, hat das Evangelium solch Ärgernis so rein ausgefegt, dass nirgend mehr öffentlicher Ehebruch, Hurerei oder Unehe gelitten wird. Dennoch muss das arme Evangelium Ketzerei heißen und davon nichts Gutes kommen. In diesem Artikel finden sich auch mancherlei Fälle, die man nicht alle erzählen kann und bei frommer Leute Rat und Urteil bleiben müssen, wie droben angezeigt. Zum Beispiel, dass ich dir einen angebe. Wenn einer mit der anderen Frau Kinder hätte und mit ihr lange zu Hause gesessen wäre und in eine Nahrung gekommen, und so weiter. Antwort: Es hilft nichts, weil er der Ersten öffentlich vertraut und ihr rechter Ehemann ist, kann er die andere mit den Kindern nicht behalten. Und wie das geistliche Recht sagt, desto ärger ist es, dass sie so lange in Ehebruch beieinander gesessen sind und ihre Seelen in Teufelsbanden gelegen, so sie anders beide um das öffentliche Verlöbnis der Ersten gewusst haben. Denn welcher Teil nicht darum gewusst hat, der ist unschuldig am Ehebruch und ist betrogen gewesen. Wiewohl es eine Unvorsichtigkeit gewesen ist, dass er sich nicht zuvor erkundigt und gewiss geworden ist, ob sein Gemahl anderswo verbunden sei. Darum mag er auch nun solch Scheiden und Schimpf zur Buße annehmen und ihm selbst und allen anderen eine Witzigung und Warnung sein, dass sich niemand verlobe, er habe denn gewisse Kundschaft, dass sein Gemahl ledig und frei ist. Wie, wenn die erste Vertraute, da sie gesehen, dass ihr Gemahl sie verlassen und sich mit einer anderen gesetzt hat, auch zugefahren ist und einen anderen genommen, mit dem sie nun auch Kindlein und Güter hat, und so weiter. Antwort: Das ist auch Unrecht, und sie soll auch geschieden werden vom anderen Mann. Denn sie hat sich selbst zum Richter gemacht und sich selbst frei und losgesprochen und den ersten Mann fahren lassen. Nicht gefordert noch ersucht mit Recht, wie eine fromme Ehefrau schuldig ist, womit sie als eine Stillschweigende gleichsam eingewilligt hat in des ersten Mannes Ehebruch oder unrechte Ehe und darüber ihre eigene Unehe dazu getan. Darum sollte man in solchen Fällen zuvor das Recht suchen und damit dem Mann zu dem Verlöbnis mit der anderen einen Einspruch tun oder auch nach der Hochzeit ihn wieder fordern. Wo er alsdann entliefe oder mit Recht nicht könnte erhalten werden, so dürfte sie alsdann sich freisprechen lassen und im Namen Gottes sich auch verändern. Wie aber, wenn die erste Verlobte so zornig wäre und wollte den anderen unehelichen Mann nicht lassen und den ersten verlobten Mann nicht wiederhaben, ob er wohl gerne zu ihr wollte und die andere verlassen? Antwort: Soll sie die Obrigkeit dazu halten, dass sie es tue und den Mann wiederum annehme? Will sie aber ja nicht, so soll sie vertrieben werden und ewiglich, weil der Mann lebt, ohne Ehe bleiben, wie es im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 11 heißt. Und der Mann nach geschehener Strafe bei der anderen bleiben und nun hinfort solch Beschlafen rechnen als eine Beschlafung vor dem öffentlichen Verlöbnis, weil der ersten Frau angeboten wird, das erste öffentliche Verlöbnis wieder zu erstatten und sie doch nicht will, womit sie es gegen sich selbst aufhebt und sich des beraubt zum Recht. Zwingt sie aber die Obrigkeit und sie viel lieber darüber entläuft oder das Land räumet, so lass sie laufen und den Mann, wie gesagt, bei der anderen bleiben. Was ich aber vom Weibsbilde gegen den Mann in diesem Fall gesagt habe, das will ich auch vom Mannsbilde gegen das Weib gesagt haben. Und stehet unser Grund im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 15. Wenn der Ungläubige weichet, so lass ihn weichen. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gefangen in diesem Fall. Desgleichen ist auch zu antworten: Wo sich's begebe, dass zwischen den verlobten Personen eine Uneinigkeit und Feindschaft entstünde, dass sie niemand versöhnen könnte, und eins also das andere als aus redlicher Ursache ließe und nehme einander Gemahl und säße zu Hause. Antwort: Alles Unrecht, denn es soll niemand sein Selbstrichter sein und sich selbst scheiden. Er sollte zuvor seine Braut gefordert und durch die Obrigkeit zwingen lassen und wo sie dann nicht gewollt, sie lassen ohne ihr sitzen bleiben ewiglich, wie droben gesagt, und sich ledig urteilen lassen und dann allererst zur anderen sich begeben. Ja, wie wenn er aber nicht weiß, wo seine erste Vertraute ist, denn er hatte sie in einem anderen Lande gelassen, da er wegzog, ob sie tot oder einem anderen vertraut oder noch ledig ist? Antwort: Da kannst du nachsehen, denke und erforsche, und erfahre es an den Orten umher, da du sie gelassen und von ihr gegangen bist, und stehe dieweil stille mit der anderen Frau. Wie, wenn einer ein Jahr lang oder ein halbes danach ihm aufgelegt wird, mit allem Fleiß forschte und könnte nichts erfahren von seiner ersten Vertrauten? Hier achte ich, doch auf weiser Leute Verbesserung, dass er sie ließe mit offenen Briefen und auf der Kanzel hin und wieder fordern auf bestimmte Zeit, käme sie dann nicht, dass er bei der anderen bleibe, mit Erbietung des Rechts gegen seine erste Frau, ob sie käme. Wenn einer glaubte und würde des beredet mit gewaltigem Schein und Wahrzeichen, seine Vertraute wäre gestorben und danach käme sie wieder und fände eine andere bei ihm? Antwort: Er soll die erste wieder nehmen und die andere fahren lassen. Wie, wenn sie aber schlechterdings nicht wieder zu ihm will und will ihn kurzum nicht haben? Wohlan, so lass solches die Obrigkeit erkennen und sie zu dir zwingen. Will sie nicht, so lass dich freisprechen und bei der anderen bestätigen. Weil es an dir nicht fehlt, du hast sie gern wollen wiederhaben und hast durch starken Irrtum nicht williglich gesündigt, dass sie dir zu vergeben schuldig ist, und sie will nicht, ist ebenso viel, als liefe sie jetzt von dir und verließe dich mutwilliglich. Aus diesem mag ein jeglicher anderer Fälle mehr urteilen, und weise fromme Leute werden's wohl recht urteilen. Der vierte Artikel. Wer nach dem öffentlichen Verlöbnis eine andere berührt mit Verlöbnis, als dieselbige damit zu ehelichen und das erste Verlöbnis zu zerreißen, das sollte als Ehebruch geachtet werden. Dieser Artikel ist auch klar. Und haben auch die päpstlichen Rechte solch beschlafen nicht lassen gelten wieder die öffentlichen Verlöbnisse, ja auch nicht wieder die heimlichen Verlöbnisse, sondern alle solche Fälle geurteilt, dass sie das erste Verlöbnis, es wäre heimlich oder offenbarlich bestätigten zur Ehe, und das folgende beschlafen mit einem Verlöbnis nicht lassen eine Ehe sein. Aber es wäre Not, dass man solch beschlafen nicht so leicht ließe hingehen, sondern anzeigte, wie ein großer schwerer Ehebruch es sei, dass im Gesetze Moses solches mit dem Tode gestraft ward. Darum sollen hier die Pfarrherren fleißig vermahnen und anzeigen, wie groß dieser Ehebruch sei, denn es ist zu besorgen, dass der gar keinen Sinn noch ernst habe zur Ehe, der seine Braut nicht lieber hat, denn also, dass er noch in und vor der Hochzeit seine Liebe und seinen Leib von seiner Braut scheidet, so doch die Brautliebe sollte billig und natürlich vertreiben alle andere böse Liebe des Fleisches. Er muß eine Untugend sein und ein loser böser Mensch, nicht wert, dass er lebe, geschweige, dass er eine Ehe sollte besitzen. Denn wir haben droben gehört, dass eine öffentlich verlobte Dirne heiße eine Ehefrau und dass solch öffentlich Verlöbnis, wo es frei und rein ist von anderen zuvor beschlafenen Dirnen, stifte eine rechte redliche Ehe, darum, so ist er auch gewisslich ein rechter Ehemann. Und weil es sich's bei uns nicht ziemet mehr denn ein einziges Weib zu haben, die eines eigene Ehefrau sei, so ist er seines Leibes nicht mächtig und kann keine andere berühren ohne Ehebruch. So ist es auch gar ein großer Unterschied mit dem Beschlafen vor dem öffentlichen Verlöbnis und mit dem Beschlafen nach dem öffentlichen Verlöbnis. Denn vor dem öffentlichen Verlöbnis ist er noch ledig und frei, dass er mit der heimlichen Verlobten durchs Beschlafen die Ehe nicht bricht, aber nach dem öffentlichen Verlöbnis ist er nicht ledig, sondern ein Bräutigam und Ehemann. Ist es aber eine rechte Ehe, so sollte das geistliche Recht nicht zugelassen sein und soll auch nichts gelten, dass solcher Verlobter oder Verlobte eins das andere ließe und ins Kloster liefe. Denn es ist nun ein ehelich Gemahl und hat nicht Macht, geistlich zu werden oder Jungfrau zu bleiben, ohne des anderen Willen. Sondern gleich wie der Papst erlaubet und gebietet, dass eine Ehefrau darf ihren Mann aus dem Kloster fordern, also sollte er es auch Braut und Bräutigam erlaubt und geboten haben, dass sie nicht voneinander ins Kloster liefen. Es ist ebenso wohl eine Ehe nach dem öffentlichen Verlöbnis als nach der Hochzeit. Und wenn man möchte vorgeben, es mag ein öffentlich Verlöbnis zerrissen werden durch ein vorheriges Beschlafen, wie gesagt ist, darum halte die Ehe vor der Hochzeit nicht so hart und fest wie nach der Hochzeit. Das ist nicht alle Zeit also. Man findet ebenso wohl Fälle, die eine Ehe nach der Hochzeit zerreißen wie vor der Hochzeit. Das eine ist wie das andere. Doch dies Stück hat jetzt bei uns nicht Not, weil das Klosterleben, wie es bisher gehalten, verdammt ist, dass, so Gott will, keine Ehe hinfort dadurch soll gehindert werden. Will aber jemand dennoch keusch bleiben nach seinem öffentlichen Verlöbnis und sich nicht bereden lassen zu seinem Gemahl, demselbigen wollte ich nicht anders gestatten, denn auf der Weise, wie Paulus im 1. Korinther Kapitel 7 Vers 11 tut, da er vermahnet, das Weib solle sich versöhnen mit dem Mann oder ohne Ehe bleiben und lässt sie also im bösen Gewissen stecken. Also wollte ich diesen Teil auch urteilen, dass sie ohne Ehe bliebe, nicht um der Keuschheit willen, sondern dass sie sich nicht will zu ihrem Gemahl bereden lassen und soll heißen die unversöhnte Braut, sintemal die Keuschheit nicht um Verdienst noch hohen Standes willen, sondern darum erwählt ist, dass man mehr Ruhe und Raum mit Gottes Wort und Gebet zu handeln und der Kinder und Haussorge weniger hat, wie sie Paulus rühmt. Wo solches nicht gesucht wird in der Keuschheit, sondern ein heiliger Stand oder dass man des vertrauten Gemahls gern los wäre, das ist beides kein Nütze und eitel eigener Wille und Vorteil gesucht. Summa, ich will ihr Gewissen hiermit nicht frei noch sicher sprechen, sie mag's wagen auf ihr eigen Abenteuer. Denn weil es so weit gekommen ist, dass sie sich öffentlich vergeben hat, ist es sicherer, dass sie halte, was sie gelobt und gegeben hat. Gott bedarf den Raub ihrer Keuschheit nirgends zu. In diesem Artikel begeben sich auch viel seltsamere Fälle, unter welchen der erste ist zu dem heiligen Patriarchen Jakob begegnete, da ihm sein Schwäher Laban anstatt Rahel, welche seine rechte Braut und verlobte Ehefrau war, die andere Tochter Lea beilegte. Ob auch hier Jakob oder Lea gesündigt habe? Antwort: Es hat keines gesündigt, weil ihrer beider Herz und Gewissen also stand, dass ein jegliches meinte, es wäre bei seinem ehelichen Gemahl. Jakob dachte, es wäre seine Rahel. Lea meinte, sie müsste Jakob haben aus ihres Vaters Gebot. Gleichwiewohl wiederum geschehen ist, dass ein Mann mit seinem eigenen Eheweibe ein Ehebrecher geworden ist, zum Beispiel, wenn er eine andere heimlich bestellt hätte und sein Weib fände sich auch heimlich an derselbigen Stadt, und so weiter. Nun, der heilige Jakob hätte nach strengem Recht wohl nicht brauchen, die Lea zu behalten, aber er tat als ein frommer Mann. Da er sie berührt hatte, wollte er sie nicht verlassen, sonderlich weil es dazumal Landessitte war, mehr denn ein Weib zu haben. Aber jetzt, wo solcher Fall sich begebe, dass einem eine andere Person würde beigelegt, wie ich achte, nicht leicht geschehen kann, sollte er die erste Verlobte behalten und die Beschlafene lassen, weil er betrogen ist. Und sie nicht beide behalten kann, denn er hat sie nicht williglich beschlafen, wie der tut, der eine wissentlich noch aufs heimlichste Verlöbnis hin beschläft, denn wo er's wissentlich getan hätte, wäre es ein Ehebruch, wie gesagt ist. Ebenfalls, wenn einer seine öffentlich Vertraute nicht rein fände, sondern zuvor von einem anderen beschlafen, er fände das vor oder nach der Hochzeit heraus, ob der dürfe dieselbige verlassen und eine andere nehmen? Zwar im Gesetz Moses steinigt und verbrennt man eine solche, darum ist es klar, dass es eine ganz völlige Scheidung ist. Der Papst lässt es zu, dass er sich von ihr scheide zu Tische und Bette, aber gestattet es nicht, dass er eine andere nehme. Aber wir geben den Rat, weil das Scheiden von Bette und Tische ein Recht Ehescheiden ist, dass kein Fünklein der Ehe dableibt. Denn was ist es für eine Ehe von Tisch und Bett geschieden sein, denn eine gemalte oder geträumte Ehe? So mag er wohl eine andere nehmen, und es ist kein Gebot Gottes, das ihm gebiete, ohne Ehe zu bleiben oder die Unreine zu behalten. Wohl ist es wahr, wenn es ein guter Mann ist, der sich dazu bereden ließe und nehme gleichsam ein Schadengeld dafür und behielte sie in der Hoffnung, dass sie sich hinfort recht halten würde, das wäre wohlgetan und besser denn geschieden. Ist er aber so sehr fromm, mag er tun wie Josef in Matthäus Kapitel 1, Vers 19, der Maria heimlich verlassen wollte, dass er sie nicht zu Schanden machte, und wird darum gelobt als ein gerechter Mann. Solches will ich gesagt haben, wenn die Braut überzeugt wird, dass sie der Ehren nicht rein sei. Denn dass man sollte schlechtem Argwohn und bösem Dünkel oder auch bösen Mäulern so eine Dirne heimlich verleumden folgen, das ist wider Gott und Recht. Der leidige Teufel hat durch solche argen Dünkel und bösen Mäuler manche feine Ehe verhindert, oder wo er sie nicht verhindern konnte, mit Argwohn aufs Allerhöchste verbittert und verderbt. Wider dies lästerliche Übel und Teufelsstücke sollst du also tun. Wenn einer zu dir kommt und dir anzeigt von deiner Braut oder Weibe, sie sei nicht rein, gibt große Grumpen vor, wie er's gesehen, gehört habe und aller Dinge gewiss sei und so weiter, so ergreife ihn also und sprich: Willst du darauf bestehen bleiben und öffentlich vor Gericht, wenn ich sie verklage, bekennen und bezeugen? Weigert er sich dessen und gibt vor, er wolle dich freundlich und treulich insgeheim warnen, so glaube fest und zweifle nicht, dass ihn der leidige Teufel zu dir gesandt hat und lüget wie ein Bube oder Narr, wenn es auch dein Vater, Mutter, Bruder oder Schwester wäre. Das merke dabei. Er will dich warnen und dir heimlich raten, nun es geschehen ist. Warum tat er's nicht vorhin und will's auch nicht öffentlich bekennen, auf dass du von ihr könntest loswerden? Darum ist sein giftiges Warnen und Rat so viel. Er sieht dich versteckt und will dich auch also stecken lassen in der Ehe und nicht heraushelfen durch öffentlich Bekenntnis, sondern dein Herz heimlich verbittern und in ewigen Hass und Unruhe dazu bringen, wieder deine Braut. Darum siehest du, dass er lüget, wenn er sagt, er wolle dich warnen und tu es dir zum Besten und ist ein Teufelsstücklein, wie gesagt. Darum sprich zu ihm also, dass er sein Maul, welches er in Teufelsnamen aufgetan hat, in Gottes Namen zuhalte, oder du wollest ihn vor Gericht vornehmen, dass er solches fein anzeigen müsse beweisen oder seine Strafe darüber leiden als ein böser, giftiger Verleumder. Es heißt also, wenn's geschehen ist, so soll man das Beste dazu reden. Das ist göttlich und recht, sonderlich, wo man das Widerspiel nicht kann oder will öffentlich bekennen. Welche Sache ist immer mehr so gut, die man heimlich nicht könne aufs Ärgste machen? Sollte man aber solchen Meuchelmäulern glauben, würde keine Sache, ja kein Gott noch recht bleiben, weder im Himmel noch auf Erden. Willst du aber ihnen glauben, wohlan, so habe deinen Lohn davon, dass du keine Ruhe ewiglich habest in deinem Ehestande oder Verlöbnis. So tust du dann, was der Teufel haben wollte. Denn er ist dem Ehestand Feind und ein unsauberer Geist der Hurerei, darum lässt er denselbigen nicht gern zu oder macht ihn voller Unruhe. Und hier sollen die Prediger und Pfarrherren fleißig sein, dass sie solche heimliche Tücke des Teufels nicht lassen gelten oder geschehen, sondern sollen's mit Predigen strafen, wehren und die Leute davor warnen. Und wo es geschehe, dass eine Dirne so verleumdet würde gegen ihren Bräutigam, dass sie mit hohem Fleiß solche Teufelsgifte dem Bräutigam ausreden und abwenden, und vor ihm wiederum des Teufels Botschaft, so solches angerichtet aufs Höchste verdammen, als Buben, Schalke, giftige böse Würmer, oder je so es gute Freunde wären, als große tolle Narren und unwitzige Leute. Ich habe es erfahren an vier oder fünf feinen Jungfrauen, die aller Ehren und Tugend gerühmt waren und nicht ein Untätlein an sich hatten. Aber sobald sie verlobt wurden, da kamen die Teufelsmäuler zu den Bräutigammen oder zu ihren guten Gesellen. Da hatte einer dies, der andere das gesehen und gehört, und mußte alles gewiss, gewiss, gewiss sein, ob's wohl zweimal erstunken und dreimal erlogen war, daß ich mir zuletzt dies Sprichwort mußte machen. Es kann offenbar kein fromm Kind ein Eheweib werden, sie sei denn zuvor eine Hure geworden. Denn ich sah, ob sie gleich des Leibes halben fromm oder rein waren, dennoch mußten sie bei den Stankmäulern Huren sein. Das arme Weibervolk hat nichts Teureres noch Edleres denn die Ehre. Die kann ihnen der Teufel ja nicht lassen. Er heißt Diabolus oder Diabel, das ist ein Schänder oder Lästerer. Das ist er und bleibt es auch. Wohl dem, der es weiß oder glaubt. Darum lobe ich die Sprichwort wieder solches Teufelsgeschäft, da man spricht. Man soll Frauen loben, es sei wahr oder gelogen, sie bedürfen's wohl. Und abermal, mancher von Frauen übel redet, der doch nicht weiß, was seine Mutter tat. Denn unter dem Frauenvolk sind unser aller Mütter, Schwestern, Weiber, Töchter, Muhmen und Freundinnen auch einbegriffen, welcher Ehre unsere Ehre und ihre Schande unsere Schande ist. Davon jetzt genug. Wenn sich jemand verlobet mit einer, die leibeigen ist, ebenfalls ein Edelmann mit einer Unedlen, ebenfalls einer mit der, so aussätzig oder taub oder blind wäre oder sonst eine unleidliche ewige Seuche an sich hätte, mag der auch eine andere nehmen? Antwort: Hat er's gewusst und dennoch sich darauf mit ihr verlobt, so soll er sie behalten, wie er's hat wollen haben. Desgleichen, wo solcher Mängel einer oder zwei nach dem Verlöbnis eines beträfe, sollen sie sich abermal nicht scheiden, sondern was Gott ihnen zugefügt, dulden und miteinander tragen. Aber wo einer der Mängel keinen gewusst hat und also betrogen ist, da ist es gefährlich zu antworten. Denn wenn ein Mannsname solchen Mangel hernach findet, dass er sie gewiss nicht genommen hätte, wenn er zuvor hätte gewusst, sollte er ja billig frei sein, sie zu lassen. Denn er hat sie mit solchem Zusatz nie eingewilligt zu nehmen. Aber wer will hier wehren den bösen Leuten, so vielleicht Ursachen voneinander zu kommen suchen, wenn sie es gereut und etwa ein besseres zu finden meinen? Da denn ein Teil will vorgeben, ich hätte sie nicht genommen, wenn ich den Mangel gewusst hätte, und lügt doch daran, sondern hatte freilich in der Brunst den Mangel nicht geachtet, den er nun achtet. Wiederum, jener Teil lüget auch und gibt vor, er wäre ohne Mangel gewesen und hätte den nach dem Verlöbnis oder Hochzeit überkommen, wie es denn in der Welt mit Lügen und Trügen untereinander hergeht, wo man Eigennutz, Vorteil oder Mutwillen sucht. Solch Volk, das keine Gottesfurcht noch Gewissen hat, weise ich von mir zum Richter, vom Richter zum Henker, dass sie sich da mit Eiden und anderen Gerichtsbeweisen lösen oder binden, wie sie können. Ich schreibe jetzt den frommen guten Gewissen, wo derselbigen jemand solcher großen ewigen Mängel einer an seiner Vertrauten fände, mit welchem er sie wissentlich nicht genommen hätte, der ist betrogen und solle frei sein, auch sich zu verändern. Die geistlichen Rechte setzen auch das Error und conditio dirimunt contractum. Aber weil in demselbigen Recht die Ehescheidung gemeiniglich dermaßen zugelassen wird, dass sich keines verändern darf, halten wir solche Scheidung für nichts, ja für ein lauter Gespenst den Seelen und Gewissen gefährlich. Darum, wer desselbigen Rechtes brauchen will, der mag's tun. Wir wollen's nach dem Gewissen nicht brauchen. Denn damit ist gar kein Nutzen in Ehesachen gründlich und endlich zu handeln. Und wenn diesem Teil das sollte schaden, dass es nicht mit Fleiß nach solchem Mangel zuvor gefragt habe, und also die Schuld seiner Unvorsichtigkeit gegeben werden. So soll's doch viel weniger jenem Teil helfen, dass er seinen Nächsten wissentlich betrogen hat und desselbigen treue Zuversicht lassen also gefährlich und unverwarnt fehlen. Wer wollte einem Bräutigam um seiner redlichen Liebe und löblichen Brunst willen solche seine Unvorsichtigkeit nicht zugute halten? Ja, auch seine herzliche gute Zuversicht und Vertrauen, das er nicht hat gefragt, nicht viel mehr loben. So viel Ärger ist jenes Teils Untreue und Missetat, dass sie solche Treue dieses Teils nicht hat mögen warnen, sondern auch dazu helfen, dass es anlief und fehlte. Auch ob jemand gleich gern wollte nach allem Mangel forschen, so ist es nicht Landessitte noch Gewohnheit. Und wenn es Gewohnheit wäre, würde niemand seine Mängel, sonderlich die heimlichen wie der Aussatz gern selbst offenbaren zu seinem Schaden, sonderlich leugnen, bergen, schmücken und aufs Geringste und Kleinste machen, wie er immer könnte. Was mehr Fälle kommen mögen, die befehl ich wie droben gesagt frommen gottesfürchtigen Männern, zu richten das Beste, was sie können, es sei nach dem weltlichen oder geistlichen Recht, wo es gut ist. Denn fast allenthalben urteilet es, als wäre sein Meister nicht ehelich gewesen, dächte auch nicht ehelich zu werden, derhalben es nicht viel danach fragt, wie es dem Ehelichen über seinem Urteil gehe, welches dennoch die weltlichen Rechte nicht tun. Der fünfte Artikel: Gezwungene Verlöbnisse sollen nichts gelten. Des Artikels ist alle Welt eins. Denn Gott hat Mann und Weib also geschaffen, dass sie mit Lust und Liebe, mit Willen und von Herzen gern zusammenkommen sollen. Und ist die Brautliebe oder Ehewille ein natürlich Ding, von Gott eingepflanzt und eingegeben, daher auch die Brautliebe in der Heiligen Schrift so hochgerühmt und oft angezogen wird, zum Exempel Christi und seiner Christenheit. Darum sündigen die Eltern wider Gott und die Natur, wenn sie ihre Kinder zur Ehe zwingen oder zu einem Gemahl, da sie nicht Lust zu haben. Also lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 24 Vers 58, da die Freundschaft Rebekka verlobte, forderten sie dieselbe und forschten von ihr, ob sie Isaak haben wollte und hielten für recht, dass man der Dirne willen zuvor auch haben sollte. Solches Exempel hat der Heilige Geist nicht umsonst lassen schreiben, damit er das natürliche Recht hat wollen bestätigen, welches er also geschaffen hat, dass eheliche Gemahle sollen ungenötigt und ungezwungen mit Willen, Lust und Liebe zusammengegeben werden. Was auch für Unrat gekommen sei aus gezwungener Ehe, lernen und weisen uns tägliche Erfahrungen wohl. Es bedarf noch großer Gnade wider den Teufel, Fleisch und Welt, dass es wohlgerate, wenn es gleich in Gottes Segen und Gebot gehorsamlich und mit Lust und Liebe freundlich angefangen wird, dass man's nicht dürfe wider Gottes Recht und mit Unwillen unfreundlich anfangen und also den Teufel über die Tür malen, er kommt wohl selbst. Und ist ja ein seltsam Ding, dass einer mag wollen eine Braut haben, da er weiß, dass sie ihn nicht haben will noch kann, und dass Eltern so töricht sein können, ihre Kinder zu zwingen in ewigen Unwillen und Unlust. Unvernünftige Tiere täten's nicht. Und wenn schon Gott und die Natur nicht geboten hätten, dass die Ehe sollt ungenötigt sein, sollt es doch väterlich oder mütterlich Herz gegen Kinder selbst nicht anders können leiden, denn dass es mit Lust und Liebe geschehe. Aber der Mammon und der Brauch ist ein mächtiger Gott. Darum sollen hier die Pfarrherren mit Fleiß Zollstück treiben und die Leute von solchem Zwingen abschrecken. Denn es ist wohl möglich, dass bisher weder Kinder noch Eltern nicht gewusst haben, dass weder Gott und Natur gesündigt ist, wo man zur Ehe zwingt. Darum haben auch die Eltern kein Gewissen darüber gemacht und für keine Sünde geachtet, sondern Wohlgefallen daran gehabt, als hätten sie es wohl ausgerichtet und stünde in ihrer freien Macht, also mit ihren Kindern zu fahren. Nein, lieber Geselle, diese Macht soll man dir nicht gestatten, sondern mit Gottes Wort und Gebot wehren und nehmen, dass du wissest, du habest solche Macht über dein Kind nicht. Und es ist nicht eine väterliche Macht, sondern eine unväterliche, tyrannische Frevelgewalt. Nicht viel besser, denn als wenn ein Dieb oder Räuber mit Gewalt dir das Deine nehme oder vorenthielte. Und die Obrigkeit sollte es keinem Vater gestatten, sondern auch strafen und ihn in dermaßen väterlicher Macht zu bleiben zwingen und nicht weiter noch höher fahren lassen, denn einem Vater gebührt. Es ist eine greuliche Sünde, so jemand sein eigen Kind mutwillens erwürgt oder blind oder lahm machte. Aber wie viel meinst du, dass du Besseres tust, wenn du dein Kind zwingst zur Ehe, da es keine Lust noch Liebe zu hat, ob es auch sein möchte, dass dein Kind lieber tot wäre? Siehe dich vor, dass du nicht an deinem eigenen Kind ein Mörder werdest, über das, dass du wieder die Natur und Art der Ehe von Gott geordnet strebst und in eine rechte große verdammliche Todsünde fällst. Ja, das haben die groben Leute bald gelernt aus dem Evangelium, dass väterliche Macht zu fürchten ist und Kinder sich nicht sollen heimlich verloben. Da können sie das Evangelium annehmen, fahren auch zu und missbrauchen desselbigen, und es muss ihr Schanddeckel sein. Wollen aus väterlicher Macht eine frevelhafte Gewalt machen und dasselbige so frei und ohne Gewissen, als hätten sie Ablass damit verdient. Ja, Lieber, willst du das Evangelium haben, da es dir Macht über dein Kind gibt und kindlichen Gehorsam gegen dich fordert, so sollst du es auch da haben, da es dich heißt, väterlichermaßen mit deinem Kinde umzugehen und verbiete dir mit frecher, frevelhafter Gewalt zu fahren in dieser Sache, da seiner Seele Seligkeit in Gefahr steht. Denn du kannst ihm die Lust und Liebe zu dem Gemahl nicht geben, die es doch haben soll und muss nach Gottes Gebot, der da will, dass Mann und Weib sich sollen lieb haben. Kannst du nun aus dem Evangelium ableiten kindlichen Ungehorsam, so kann man wiederum daraus ableiten deinen unväterlichen Frevel. Und wo kindlicher Ungehorsam eine Sünde ist, da ist deine unväterliche Frevelgewalt zweifache Sünde. Dass du es wissest und bis zu rechnen den Tyrannen gleich, die ihre Kinder vom christlichen Glauben halten oder zwingen. Darin sie nicht schuldig sind, gehorsam zu sein, sondern frei sind und sollen ungehorsam sein, wie Christus spricht. Wer Vater oder Mutter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert. Und wie das weiter ein Pfarrherr wohl herausstreichen und treiben mag. Wie, wenn es dann geschehen ist, dass ein Kind gezwungen wird zur Ehe, soll es auch eine Ehe sein und bleiben? Antwort: Ja, es ist eine Ehe und soll eine bleiben. Denn ob sie wohl dazu gezwungen ist, hat sie doch mit der Tat in solchen Zwang gewilligt, den angenommen und gefolgt, dass ihr Gemahl ehelich Recht zu ihr bekommen hat öffentlich, dass man ihm nun nicht nehmen kann. Da sie aber den Zwang vorhanden fühlet, sollte sie bei Zeiten dazu tun, sich des Weigern und nicht annehmen, etliche gute Freunde anrufen. Wo das nicht helfe, die Obrigkeit ersuchen oder dem Pfarrherrn klagen oder öffentlich mit dem Munde bezeugen, dass sie es nicht tun wolle und also schreien öffentlich wieder den Zwang. Denn diese vier Mittel, nämlich gute Freunde anrufen, Obrigkeit ersuchen, dem Pfarrherrn klagen, öffentlich schreien, sollten jedenfalls mächtig genug sein, gezwungener Ehe zu wehren, ja, es kann die Obrigkeit mit Recht oder der Pfarrherr mit gutem Rat wohl allein tun. Schweiget sie aber im öffentlichen Verlöbnis und lässt solche Mittel unversucht anstehen, so soll sie halten, was sie gelobt, und hernach auch stillschweigen und nicht klagen noch vorwenden, sie sei gezwungen. Man soll ihr auch nicht glauben. Ja, sprichst du, wer hat es gewusst, dass man dem Zwange mit solchen Mitteln wehren könnte? Antwort, so lerne es nun, wer da kann und will. Warum haben dich's deine Prediger oder Richter nicht gelehrt? Und warum hast du auch in deiner Not bei deinem Seelsorger nicht Rat gesucht? Will man doch weder Prediger noch Pfarrherrn haben, man achtet und bedarf ihrer auch nicht und tut, als könnte man ohne sie wohl leben und alle Dinge ausrichten. Wohlan, so habe man auch solche Frucht und dergleichen zu Lohn und lasse uns ungeklagt und ungeheult. Du wolltest es so haben, so geschieht es dir auch recht. Warum setzt dir Gott Eltern, Pfarrherr, Obrigkeit, wenn du ihrer nicht bedarfst? Wenn aber ein Fall sich könnte finden, da ein Kind fest verwahrt solche Mittel nicht könnte haben und würde also abwesens verlobt durch Mittelspersonen, die sie mit Gewalt vergeben, und sie könnte hernach Zeugen bringen, dass sie nie eingewilligt hätte, dies wollte ich lossprechen, auch nach dem Beschlafen, denn es geschieht ihr eben, als wenn einer Dirne mit Gewalt ihre Ehre genommen wird, was man heißt Raptum und keine Ehe zu rechnen ist, und alle, die solches treiben und dazu helfen, sind alle schuldig der Gewalttat und des Raubes ihrer Ehre. Kann man sie aber bereden, dass sie es lasse gut sein und will bei dem Manne bleiben, wie sie tun müsste in der Türkei, so ist es desto besser und wird nun aufs Neue durch ihre Einwilligung eine rechte Ehe. Wie die Römer schreiben, dass ihrer Voreltern Weiber den Sabinern geraubt getan haben, wie auch die Dirnen so zu Silo geraubt wurden taten, Richter Kapitel 21, Vers 23. Wiewohl da selbst eine andere Ursache war, denn sie wurden nicht aus Mutwillen, sondern aus großer Notdurft geraubt, wie der Text da selbst meldet. Weiter findet man auch solche groben Leute, die ihre Töchter schlechthin nicht wollen vergeben, obgleich das Kind gern wollte, und dermaßen Heirat vorhanden ist, die ihm ehrenvoll und nützlich wäre. Sondern wie ein grober Bauer blähet er den Bauch und will auch das Evangelium zum Mutwillen brauchen und vorgeben, das Kind müsse ihm gehorsam sein. Er lässt aber das Kind nicht gern von sich, weil er sein Zuhause an einer Marktstadt weiß zu gebrauchen und sucht also das Seine an seinem Kinde. Das heißt nicht zur Ehe, sondern von der Ehe zwingen und haben dennoch kein Gewissen über solche unväterliche Bosheit, gerade als täten sie wohl daran. Und vielleicht haben solche groben Tölpel dem geistlichen Recht zuerst Ursache gegeben, die heimlichen Verlöbnisse zu bestätigen. Denn auch ich, ehe ich wollte solchen bäuerlichen Mutwillen in väterlicher Macht leiden von solchen groben Kunzen, so wollte ich auch lieber ihren Kindern raten und sie heißen sich hinter solcher Väter Willen verloben. Denn väterliche Macht ist den Vätern von Gott gegeben, nicht zum Mutwillen noch zum Schaden der Kinder, sondern dieselbigen zu fördern und zu helfen, und wer der väterlichen Macht anders gebraucht oder den Kindern zum Hindernis gebraucht, der verliert sie damit und soll nicht Vater, sondern Feind und Verderber seiner eigenen Kinder geachtet werden. So ist nun mein Rat, wo sich dieser Fall begibt, dass sich der Vater oder Vaters Statthalter sperren, ein Kind zu vergeben? Ist es Sache, dass gute Freunde, der Pfarrherr oder auch die Obrigkeit erkennen, dass die Heirat dem Kinde ehrenvoll und nützlich ist und des Kindes Eltern oder Statthalter ihren Nutz oder Mutwillen suchen? So soll die Obrigkeit sich des Kindes an Vaters Statt annehmen, als die Deserti sind gleich wie Waisen, den Vater zwingen und wo er nicht will, bei dem Kopf nehmen und ins Loch werfen und ihn also aller väterlichen Macht berauben und dazu strafen als einen öffentlichen Feind, nicht allein seines Kindes und Gottes dazu, sondern auch aller Zucht und Ehren, Nutzes und Besserung der ganzen Gemeinde. Denn er, so viel an ihm ist, hindert die Bürgerschaft und Gemeinde damit und wehret, dass sie nicht wachse und größer, sondern geringer werde und raubt der Stadt einen Bürger. Will solches die Obrigkeit nicht tun, so rate und helfe der Pfarrherr dazu mit guten Freunden, so viel er kann, und gebe dem Kinder als vom Vater verlassen, ja auch verhindert freie Macht vor Gott, sich selbst mit gutem Gewissen zu verloben und bestätige solche Ehe. Und das alles aus dem Grunde, dass väterliche Macht nicht ein freier Frevel von Gott geschaffen, sondern schuldig ist, dass sie zuvörderst den Kindern mit Rat und Hilfe zu Gut und Ehren diene und der Gemeindebesserung und Mehrung mit allem Fleiß fördere und suche. Und die Pfarrherren sollen solcher groben Leute Bosheit öffentlich aufs Allerschändlichste ausstreichen, auf dass sie ein Gewissen davon kriegen. Und ob sie gleich Gott nicht fürchten, doch vor den Menschen sich schämen und der Obrigkeit gehorchen müssen. Also wiederum, wo sich's begibt, dass ein Kind sich auch sperret wider seinen Vater und will das Evangelium gebrauchen zu seinem Mutwillen, weil es weiß und sich darauf verlässt, man sollte es nicht zwingen, sondern seinen Willen lassen, da es vielleicht hinhängt mit einer tollen Liebe und damit eine Heirat abschlägt, die doch ihm löblich und ehrenvoll wäre nach Erkenntnis guter Freunde oder auch des Pfarrherrn und der Obrigkeit. Hier soll man wahrlich dem Vater Macht lassen, das Kind zu strafen. Denn weil die Heirat ehrenhaft und dem Kinde nach frommer guter Leute Erkenntnis zu raten ist, dass an dem Vater hierin kein Frevel noch Mutwille, sondern rechte väterliche Treue gespürt wird, soll das Kind, wo es keine andere Ursache hat, denn seine tolle Jugendliebe, damit es anderswo haftet, billig solche Liebe lassen und väterlichem treuen Rat kindlich Gehorsam leisten und wissen, wo es das nicht tut, dass ihm nicht frei sei, ohne Sünde solchem väterlichen Willen zu widerstehen, sondern in Gefahr schwebt wieder das vierte Gebot Gottes. Denn die christliche Freiheit niemand dazu gegeben ist, dass er derselben brauche zu seiner Lust und Mutwillen andern zu Leide, Schaden oder Verdruss, sondern allein zur Not und Gefahr des Gewissens, dass man damit ein jeglicher dem anderen diene und förderlich sei. Weil aber die Welt voll List und Betrug ist und ein Kind wohl sich kann entschuldigen und vorgeben, es tue solches nicht aus Mutwillen oder toller Liebe, sondern könne und möge den oder diesen nicht lieb haben. Wohlan, das muss man den Vätern in ihre Vernunft und Bescheidenheit befehlen, wie sie mit solchen Kindern handeln sollen. Aber die Prediger sollen gleichwohl hier das junge Volk fleißig berichten und das Gewissen zu kindlichem Gehorsam anhalten, mit Anzeigen, wo sie in solchem Falle lügen und mit Unrecht sich entschuldigen, dass sie zwiefach wider väterliche Obrigkeit sündigen, mit Ungehorsam und auch mit Betrug. Welches ihnen hernach nichts Gutes tun wird und ist zu besorgen, dass sie eine unselige Ehe zur Strafe oder ein kurzes Leben werden kriegen, dass sie zusehen und scherzen hierin nicht, sie täuschen nicht den Vater, sondern sich selbst gewisslich, denn Gott wird ihre Lügen und Täuschen wohl finden. Wenn das genügte, um ungehorsam sein zu dürfen, dass ich etwas anderes lieb hätte und nicht lassen wollte, so bliebe wohl gar kein Gehorsam weder im Himmel noch auf Erden. Abraham hatte seinen Sohn Isaak auch lieb, dennoch musste er ihn lassen und wagen. Das sei genug für das erste von den 5 Artikeln. Der andere Teil. Die Not fordert, auch etwas zu sagen vom Ehescheiden und anderen Stücken, wie von den Gliedern der Sippschaft und dergleichen. Droben haben wir gehört, dass der Tod sei die einzige Ursache, die Ehe zu scheiden. Und weil Gott im Gesetz Moses geboten hat, die Ehebrecher zu steinigen, ist es gewiss, dass der Ehebruch auch die Ehe scheidet, weil dadurch der Ehebrecher zum Tode verurteilt und verdammt wird. Darum auch Christus in Matthäus Kapitel 19, Vers 6, da er verbietet, dass sich Eheleute nicht scheiden sollen, nimmt er den Ehebruch aus und spricht: Wer sein Weib lässt, es sei denn um Hurerei willen, und nimmt eine andere, der bricht die Ehe. Welchen Spruch auch Josef bestätiget in Matthäus Kapitel 1, Vers 19, da er Maria verlassen wollte, da er sie hielt für eine Ehebrecherin, und wird doch gelobt vom Evangelisten, dass er fromm gewesen sei. Nun wäre er freilich kein frommer Mann, wo er Maria wollte verlassen, so er's nicht Macht noch Recht hätte zu tun. Demnach kann und mag ich nicht wehren, wo ein Gemahl die Ehe bricht, und kann bewiesen werden öffentlich, dass der andere Teil frei sei und sich scheiden könne und mit einem anderen verehelichen. Wiewohl, wo man's tun kann, dass man sie versöhne und beieinander behalte, ist gar viel besser. Wenn aber der unschuldige Teil nicht will, so mag er im Namen Gottes seines Rechtes gebrauchen. Und vor allen Dingen, dass solch Scheiden geschehe nicht aus selbsteigener Macht, sondern durch Rat und Urteil des Pfarrherrn oder der Obrigkeit solches gesprochen werde. Es wäre denn, dass er wollte wie Josef heimlich sich davonmachen und das Land räumen. Sonst, wo er bleiben will, soll er ein öffentlich Scheiden ausrichten. Aber damit solch Scheiden, so viel es möglich ist, gemindert werde, soll man zuerst dem einen Teil nicht gestatten, sich so bald wieder zu verändern, sondern zum wenigsten ein Jahr oder ein halbes harren. Sonst hat es einen ärgerlichen Schein, als hätte er Lust und Gefallen daran, dass sein Gemahl die Ehe gebrochen habe und damit Ursachen gar fröhlich ergreift, dass er des loswerde und frisch ein anderes nehme und also seinen Mutwillen übe unter dem Deckel des Rechten. Denn solche Büberei zeigt an, dass er nicht aus Ekel des Ehebruchs, sondern aus Neid und Hass gegen seinen Gemahl und aus Lust und Fürwitz zu einem anderen so williglich die Ehebrecherin lässt und so gierig eine andere sucht. Zum anderen sollen die Pfarrherren Fleiß tun, dass der schuldige Teil, so es die Obrigkeit nicht strafet, sich demütige gegen den Unschuldigen und um Gnade bitte. Wenn das geschehen, alsdann dem unschuldigen Teil getrost zusetzen mit der Schrift, da Gott gebietet, man solle vergeben. Und damit das Gewissen hart bedrängen und anzeigen, wie schwere Sünde es sei, wo es seinem Gemahl nicht vergibt und wieder annimmt auf Besserung hin. Denn es ist mit uns allen gar leicht geschehen, dass wir fallen. Und wer ist ohne Sünde? Auch wie wollten wir gegen uns den Nächsten haben, so wir gefallen wären? Also sollen wir wiederum tun gegen andere und so fortan die christliche Liebe und Pflicht, da wir einst dem andern so sich's besser zu vergeben schuldig sind, gewaltiglich hier treiben und also dies Recht der Ehescheidung helfen aufhalten, so viel man vermag. Will das nicht helfen, so lass das Recht gehen. Über das ist nun auch ein Fall, nämlich wenn das eine Gemahl vom andern läuft und so weiter. Ob hier sich das andere dürfe mit einem anderen verehelichen? Hier antworte ich also, wo sich's begibt, dass ein Gemahl mit Wissen und Willen von dem anderen zieht, wie Kaufleute oder in den Krieg gefordert, oder was sonst für Not und Sachen sind, dass sie beide solches bewilligen. Hier soll der andere Teil harren und sich nicht verändern, bis dass es gewiss werde und glaubwürdige Zeugnisse habe, sein Gemahl sei tot. Wie denn auch der Papst in seinen Dekretalen setzt und schier mehr nachlässt denn ich. Denn weil das Weib eingewilligt in solche Reise ihres Mannes und sich in solche Gefahr begibt, soll sie es auch also halten, und sonderlich, wenn's um des Gutes willen wie bei Kaufleuten geschehen mag. Kann sie um des Guts willen einwilligen, dass der Mann in solcher Gefahr reise, so habe sie auch solche Gefahr, wo sie kommt. Warum behält sie ihn nicht daheim bei wenigem Gute und lässt ihr in Armut genügen? Aber wenn es ein solcher Bube ist, deren ich viel diese Zeit her gefunden, der ein Weib nimmt und eine Zeit lang bei ihr bleibt, zehret und lebet wohl, danach ohne ihr Wissen und Willen heimlich und meuchlings wegläuft, lässt sie schwanger oder mit Kindern sitzen, schickt ihr nichts, schreibt ihr nichts, entbietet ihr nichts, läuft seiner Büberei nach, kommt danach über ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren wieder und verlässt sich darauf, sie müsse ihn wieder annehmen, wenn er kommt, und die Stadt und Haus stehe ihm offen. Hier wäre es Zeit und Not, dass die Obrigkeit ein strenges Gebot ließe ausgehen und hart darüber hielte, und wo ein Bube sich solches Stücks und Tücks würde unterwinden, dass ihm das Land verboten, und wo er dermaleinst ergriffen würde, dass ihm sein Lohn wie einem Buben gebührt gegeben würde. Denn solcher Bube hat seinen Spott an der Ehe und am Stadtrecht, er hält sein Weib nicht für sein Eheweib, noch Kind für Kind. Denn er entzieht ihnen schuldige Pflicht, Nahrung, Dienst, Versorgung und so weiter, wider ihr Wissen und Willen und strebt wider die Natur und Art der Ehe, welche heißt und ist ein solch Leben und Stand, dass Mann und Weib zusammengefügt beieinander bleiben, wohnen, leben sollen bis in den Tod. Wie auch die weltlichen Rechte sagen, und ohne beider Bewilligung oder unvermeidliche Not, nicht sollen voneinander sein noch leben. Überdies entzieht er als ein Abtrünniger, Ungehorsamer der Obrigkeit und Nachbarschaft seinen Leib und Dienst, so er geschworen hat, gebraucht also als ein Dieb und Räuber der Stadt, des Weibes, Hauses und Gutes. Wenn er gelaufen kommt, und niemand soll, noch kann seiner gebrauchen. Ich wollte keinen Buben lieber henken oder köpfen lassen, denn solchen Buben. Und sollte ich oder hätte Zeit, solchen Buben zu malen und auszustreichen, so wollte ich's wohl klar machen, dass kein Ehebrecher ihm zu vergleichen sein sollte. Darum habe ich geraten und rate noch, wenn anders man's tun will. Wenn in einem Dorfe oder Stadt ein solcher Bube ist, der ein Jahr oder ein halbes ist dermaßen weg gewesen, dass der Pfarrherr oder die Obrigkeit dem Weibe rate und helfe den Buben zu suchen, wo sie kann, und sich ihn zu finden versieht und fordern auf bestimmte Zeit. Kommt er nicht, dass man an die Kirchen oder Rathaus öffentlich anschlage und fordere ihn auch also öffentlich, dazu mit Betreuung, man wolle ihn ausschließen und das Weib freisprechen. Kommt er alsdann nicht, so soll er nimmermehr kommen. Ist doch diese Büberei so gemein gewesen und dazu ungestraft geblieben, dass es nicht zu sagen ist und ist doch keiner Obrigkeit weder geistlicher noch weltlicher zu leiden. Solcher und dergleichen Unrat kommt alles daher, dass man nicht gepredigt noch gehört hat, was die Ehe sei. Niemand hat sie für ein Werk oder Stand gehalten, den Gott geboten und in weltliche Obrigkeit gefasst hat. Darum ist jedermann damit gefahren als ein freier Herr mit seinem Eigengut, da er's mitmachen konnte, wie er selbst wollte, und kein Gewissen darüber brauchte haben. Nein, lieber Geselle, bist du an ein Weib gebunden, so bist du nicht mehr ein freier Herr. Gott zwinget und heißet dich bei Weib und Kind bleiben, sie nähren und erziehen und danach deiner Obrigkeit gehorchen, deinem Nachbarn helfen und raten. Solche edlen guten Werke willst du lassen und dafür deiner Büberei nach allen Gutes und Nutzes gebrauchen, was die Ehe und der Stand an sich und mit sich bringt? Ja, Lieber, man müsste dir's Meister Hansen am Galgen zeigen lassen. Es gilt nicht, eitel Leid und Schaden jedermann zu tun und eitel Nutz und Gutes von jedermann dafür zu nehmen. Wo aber eins einmal vom andern läuft, aus Zorn oder Ungeduld, das ist gar viel eine andere Sache, da ist auch nicht so ein heimlich Meuchlings weglaufen. Da hat man aus Paulus am 1. Korinther Kapitel 7 Vers 11, was man tun solle, nämlich sich wiederum versöhnen lassen oder wo die Sühne nicht geraten will, ohne Ehe bleiben. Denn es mag wohl eine solche Sache sich begeben, dass sie besser voneinander denn beieinander sind, sonst hätte Paulus nicht zugelassen, dass sie ohne Ehe bleiben sollten, wo sie nicht versöhnt wollen sein. Und wer kann dieselbigen Sachen alle erzählen oder mit Gesetzen fassen? Vernünftige Leute müssen hier urteilen. Wie, wenn der Mann oder das Weib gestäubt oder des Landes verwiesen würde? Soll das andere auch mit oder bleiben und sich verändern? Antwort: Solchen Unfall sollen sie miteinander tragen und nicht darum voneinander sich scheiden. Denn gleich wie sie ein Leib sind geworden, so müssen sie auch gleich ein Leib bleiben, es komme Ehre oder Schande, Gut oder Armut. Denn also lesen wir in Matthäus Kapitel 18, Vers 25, dass der Knecht so seinem Herrn 10.000 Pfund schuldig war, nicht allein für seine Person, sondern auch das Weib und Kinder sollten verkauft werden und so weiter. Also müsste ein Weib des Mannes beides genießen und entgelten. Es sind noch viel mehr Fälle, zum Beispiel wo man Gift oder Mord besorget. Ebenfalls, wo ein Weib zu stehlen oder zu schändlicher Unzucht gezwungen würde von dem Manne. Aber da können Obrigkeit und vernünftige Leute wohl raten, denn man kann niemand zur Sünde zwingen. So muss ein Gemahl seine Gefahr wagen, des Giftes oder Mords halben, sonderlich wo es heimlich vorgenommen wird. Offenbarlichen Vornehmen kann die Obrigkeit oder Freunde steuern und wehren. Der Sippschaft halben und Glieder der Freundschaft wäre mein Rat, man ließe es bei weltlichen Rechten bleiben. Oder will man ja nach dem geistlichen Rechte das dritte und vierte Glied auch verboten halten, so lass ich's geschehen. Denn um der wüsten, groben, wilden Leute willen, welche das Evangelium verachten, zu ihrem Mutwillen missbrauchen, wollte ich, dass sie weder ins fünfte, noch ins sechste, noch ins siebte Glied dürften greifen. Denn sie sind keines Trostes noch Freiheit wert. Es geschehe nun, was da will mit diesen, so soll man doch schaffen, dass denen so ins dritte oder vierte Glied gegriffen haben oder noch greifen, kein Gewissen vor Gott gemacht werde. Sonderlich, wo es sonst gute, fromme, vernünftige Leute sind, weil es im kaiserlichen Recht und in der Schrift nicht verboten ist und am Tage ist, dass der Papst und die Geistlichen selbst das Verbot im dritten und vierten Glied nicht halten. Sondern nehmen Geld und verkaufen beide, das vierte und dritte Glied, das zweite wohl dazu. Kann solches der Mammon ohne Gottes Wort tun, so soll's auch Gottes Wort ohne den Mammon können tun. Demnach, obwohl das zweite Glied im weltlichen Recht verboten ist, nämlich, dass einer seines Bruders oder Schwesters Tochter zu Ehe nicht nehmen soll. Doch wo es geschehen wäre, wie bei etlichen großen Königen oft geschehen ist durch päpstliche Erlaubnis und noch wohl geschehen möchte, dass ein Jude mit seinem Weibe Christen würde, die doch seine Freundin im anderen Gliede wäre und ihm durchs Gesetz Moses nicht verboten, gleichwie Abraham und Nahor ihres Bruders Haran Töchter nahmen, nachzulesen im ersten Buch Mose Kapitel 11, Vers 29, so soll man dieselbigen Ehen dennoch bleiben lassen und nicht scheiden, wie die kaiserlichen Rechte in solchem Fall auch zulassen und raten. Denn ob es wohl eine Ehe ist mit Ungehorsam des weltlichen Rechts angefangen, weil sie aber nun vollbracht ist und nicht wieder Gottes Wort und das Weib der ehrenlos und unwert geworden, soll es aus Gnaden, um größeren Unrat zu verhüten, eine Ehe bleiben. Das sage ich um der Gewissen willen, die vielleicht nicht genug daran hätten, dass es der Papst hätte zugelassen oder um Geld verkauft. Welches aber die verbotenen Glieder oder Personen sind im weltlichen Recht, das lasse ich die Juristen und Rechtskundigen lehren. Ich schreibe mehr der Gewissen, denn der Rechte halben. Hier wird ein kluger Jurist vielleicht vorgeben: Die kaiserlichen Rechte haben sich in diesem Stücke dem geistlichen Rechte unterworfen. Darum ist es nun nichts, dass man sich nach dem weltlichen Recht wollte halten. Weil sich dasselbige nun selbst untertänig hält nach dem Geistlichen, so müssen wir es auch also mit ihm halten. Antworte ich: Ich weiß leider allzu wohl, dass die Kaiser sich mit ihrem Recht wohl in mehr Stücken dem Papst und geistlichem Recht unterworfen haben. Aber wie gern sie dasselbige getan haben und wie lieb es Gott gewesen ist, wie fein es auch geraten ist, überzeugen uns allzu wohl das unendliche greuliche Blutvergießen, das der Papst dadurch angerichtet. Dazu der unauslöschliche Hass, Neid, Zwietracht und unzähliger Gräuel mehr, die bisher zwischen Päpsten und Kaisern gewütet haben und nimmermehr aufhören mögen, zu unaussprechlichem, unüberwindlichen Schaden der ganzen Christenheit in aller Welt. Es heißt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist. Weil denn das kaiserliche Recht sich der Ehesachen angenommen als eines weltlichen Handels und dieselbigen gefasst und erörtert, sollte mein lieber Papst dasselbige haben so bleiben lassen und nicht in ein fremdes Amt greifen, das ihm nicht befohlen war. Denn das heißt mit Gewalt geraubt und genommen. Wenn ich ein Knecht wäre und mein Herr wollte viel Fährlichkeit seines Leibes und Gutes vornehmen und sich selbst verwahrlosen, würde ich wahrlich ihm nicht immer hinnachfolgen. Ich würde zurückziehen, wollte er nicht folgen noch gehorchen, dass er ließe. Also auch hier: Wenn der Kaiser viel geben wollte und sich sogar unter dem Papst werfen, bis dass er auch über all mein Leib und Gut wollte gebieten, müssen wir dem Kaiser nicht folgen. Denn damit wäre das kaiserliche Regiment nichts überall, so es doch soll auf Erden über aller Obrigkeit schweben. Also hier auch: Weil dies Stück im kaiserlichen Recht gefasst und geordnet ist, sollte man sich danach halten, wie man getan hat vor Zeiten, da sowohl fromme Christen waren wie jetzt sind, unangesehen, dass der gewaltige Räuber und Jäger, der Papst, hernach zu sich und unter sich gerissen hat oder der Kaiser sich unterworfen hat. Solches sage ich für die Gewissen, dieselbigen zu berichten. Wer aber will mit dem Kaiser unter dem Papst, der fahre immerhin. Ich will nicht einwilligen in solchen päpstlichen Raub und kaiserliche Unterwerfung, auf dass ich nicht auch aller Früchte teilhaftig werde, so aus solchem Raub und Unterwerfung gekommen sind. Nämlich so viel Bluts, Mords, Hasses, Zwietrachts, Verderbens der Christenheit bis an den jüngsten Tag, wie droben gesagt. Wohl ist es wahr, die verzweifelte böse Welt zu plagen, ist kein besser Regiment auf Erden gekommen, denn des Türken und des Papstes, und könnte auch kein besser Regiment für sie kommen, es wäre denn des Teufels unmittelbares Regiment. Denn die Welt ist nicht wert, dass sie eine Zeile guten nützlichen Rechts habe, noch einen frommen Oberherrn sehe, sondern eitelböse schädliche Rechte, eitel Tyrannen und Wüteriche sollte sie haben. Sie gehören in die Welt, denn sie kann das liebe Recht und fromme Leute nicht leiden, darum ich mich auch nicht sehr bekümmere, wo ich allein die Gewissen berichten und trösten kann, dass danach über die bösen Buben Papst, Türke und Teufel mit Füßen gehen, Gott gebe, sie richten Recht oder Unrecht. Weil sie doch den guten Gewissen so rechten Bericht und Verstand haben, nichts schaden, und wir neben der Welt solche Plage äußerlich wohl leiden können. Hier will ich's beschließen und auf diesmal lassen, und wie droben also auch jetzt meinen lieben Herrn und Brüdern, den Pfarrherrn und Seelsorgern raten, dass sie die Ehesachen als weltliche Händel in weltlichen Rechten verfasst von sich weisen. Und sich der Entschlagenen, so viel sie immer können, und lassen die Obrigkeit und Offizialien damit umgehen, ausgenommen das, wo man ihres Rates im Gewissen bedarf. Zum Beispiel, wo etliche Ehesachen vorfielen, darin die Offizialen oder Rechtslehrer die Gewissen verstrickt und verwirrt hätten, oder sonst etwa wieder die Rechte eine Ehe vollbracht wäre, dass sie da selbst ihr Amt üben und die Gewissen trösten und nicht im Zweifel oder Irrtum stecken lassen. Denn wo sich ein solcher Fall oder Irrtum oder Zweifel begebe, dass man dem Gewissen nicht helfen könnte, es würde denn das Gesetz oder Recht aufgehoben und man doch dasselbige Recht, weil es gemein ist, in der Welt nicht öffentlich aufheben könnte, so soll man doch vor Gott und heimlich im Gewissen mehr des Gewissens denn des Rechtes achten. Und wenn ja eines weichen und räumen muss, so soll das Recht weichen und räumen, auf dass das Gewissen los und frei werde. Denn das Recht ist ein zeitlich Ding, das zuletzt aufhören muss, aber das Gewissen ist ein ewig Ding, das nimmermehr stirbt. Sollte man nun ein ewig Ding töten oder verstricken, auf dass ein vergänglich Ding bliebe und frei würde, das wäre allzu unbillig. Es soll vielmehr umgekehrt sein, dass ein vergänglich Ding eher untergehe, denn ein ewiges verderbe. Es ist besser, einen Sperling zu erwürgen, dass der Mensch bleibe, denn einen Menschen zu würgen, dass der Sperling bleibe. Das Recht ist um des Gewissens willen und nicht das Gewissen um des Rechtes willen. Wo man nun beiden nicht zugleich helfen kann, da helfe man dem Gewissen und enthelfe dem Rechten. Das rede ich darum, weil ich gar oft gehört habe von Beichtvätern klagen, dass solche Ehesachen vor sie gekommen sind, die unmöglich gewesen sind zu entrichten, und sprachen: Wir müssen die Sache der grundlosen Güte Gottes befehlen. So habe ich auch wohl gesehen, was die Doktoren, sonderlich Gerson, mit den verwirrten Gewissen zu tun hatten. Das macht alles, dass man geistlich und weltlich Recht ineinander mengte und die äußerlichen vergänglichen Rechte gleich den innerlichen ewigen Rechten achtet. Es ist aber nicht fein studiert im Rechten, wenn man verwirrte Gewissen damit macht. Schrecken und Strafen, wehren und verbieten sollen die Rechte, aber verwirren und verstricken sollen sie nicht. Wo sie aber verwirren, da sind sie gewisslich nicht mehr recht oder jedenfalls nicht recht verstanden. Darum, wo du findest, dass ich ein Verwirren im Gewissen will erheben über dem Recht, da reiße getrost durchs Recht wie ein Mühlstein durch Spinnenweben und tue, als wäre da nie kein Recht geboren. Und ob du es äußerlich vor der Welt nicht zerreißen kannst, so lass es fahren und zerreiße es im Gewissen. Es ist besser, Leib und Gut im Recht verwirrt zu lassen, denn das Gewissen und die Seele. Und sonderlich soll man diese Regel oder Weise halten in Präteritis, das ist, wenn ein Ding geschehen ist, und sagen, was geschehen ist, das ist geschehen, hin ist hin, wer kann's wieder so rein aufraffen, was verschüttet ist? Man sehe hinfort, dass es nicht mehr geschehe, und vergebe und vergesse, was geschehen ist, die Gewissen zu verschonen. Ein kluger Arzt tut recht, wenn er die Arznei sparet, solange der Mensch gesund ist. Aber wenn der Mensch krank ist, und er will dann allererst den Menschen lassen liegen, auf dass er der Arznei spare, das ist ein Narr. Also auch hier. Wer das Recht so übergangen ist, will so ganz rein wiederherstellen, dass er eher die Gewissen darüber wollte stecken lassen, ehe er vom Recht etwas wollte nachlassen. Das ist der größte Narr auf Erden, wie der Mönche und geistlichen Weise unter dem Papsttum gewesen ist. Rechte lernen oder wissen ist nicht große Kunst, aber der Rechte recht gebrauchen und in ihrem Ziel und Ring behalten, dass sie nicht zu weit fahren, das ist Kunst. Ich sollte auch wohl das geistliche Recht oder des Papstes Dekretal hierin behandelt haben. Aber es ist so unordentlich ineinander geworfen und oft wieder einander, wie aus Sendbriefen des Papstes so auf mancherlei Zeit und Sachen gegeben sind zusammengerafft, dass es mir zu große Mühe wollte sein und eine große Disputation gebären, die ich mit vielen Bogen nicht könnte ausrichten. Wie denn den Juristen geschehen ist und täglich geschieht, wenn sie es zusammenziehen und vergleichen sollen. Es ist wahr, es sind viele gute Urteile und Rechtssprüche drinnen, etliche sind auch so hin. Man hält dafür, dass Angelus in seiner Summe habe es zusammengezogen, das lass ich geschehen. Aber mir wäre nicht lieb, wenn ich sollte in allen Stücken dem Angelo folgen. Darum ist das mein Rat, man lasse die weltlichen Rechte hier handeln.